Die größte AEW-Show des Jahres 2025 liegt hinter uns. All In war das größte Event von AEW in den USA mit über 25.000 Zuschauern im Global Life Field in Arlington, Texas. Was ist alles passiert? Konnte der Event überzeugen? Können wir das überhaupt schon beurteilen? Denn manche behaupten, die Show läuft immer noch. Aber trotzdem werden wir alles Wichtige dazu besprechen und das Ganze heute hier im Podcast bei eurer All-In-Review hier bei wrestling-infos.de. Viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, unserer großen All-In-Review, AEW All-In aus Arlington, Texas. Ja, wir sind wieder zurück, nachdem es ja letzte Woche an sich keine Elite Hour gab. Ne, als Preview dafür gab es ja den Livestream bei All-In von David und Stefan. Aber einige von euch waren dabei. Manche oder böse Zungen würden behaupten, sie sitzen immer noch im Livestream, sind immer noch bei der Show am Start. Aber den Podcast, den Review-Podcast, den machen heute ich, der Julian und der Thorsten. Hallo. Hallo. Ja, man sollte mal nach NRW fahren und gucken, ob die beiden noch da sind. Ich glaube, ich habe sie gestern Abend in einem Team-Meeting noch gehört. Na, aber die haben sich echt 8 Stunden AEW am Stück, also mit Zero Hour zusammen 8 Stunden gegeben. Und das muss man auch erstmal bringen. Hochachtung. Genau, und das Ganze im Livestream vor einer Kamera auch, glaube ich. Ne? Also das ist dann schon immer so eine Sache. Ich meine, ich habe es auch tatsächlich 8 Stunden live geguckt. Das ist halt auch krass. Ich habe noch nie so lange an einer Wrestling-Show gesessen. Wir werden natürlich heute beurteilen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Ne, was denn alles so gut war für uns, was nicht so gut war. Ich glaube, das Erste, was wir auf jeden Fall sagen können, was uns nicht so gefallen hat, ist natürlich die Showlänge. Ne? Also 2 Stunden Pre-Show, davon 1 Stunde Wrestling. Okay, das ist eigentlich mittlerweile gang und gäbe bei den großen Companies. Aber dann 6 Stunden Haupt-Pay-Per-View-Show. Das ist halt schon ein Brett. Ganz ehrlich, ich habe es ja dann am Sonntag aus der Retorte geschaut. Und als ich mir dann hier Thriller TV angemacht habe, gucke ich so, was? 5 Stunden 54 oder so? Dann denke ich, Moment, haben die da versehentlich die Post-Show, die Media Scrum noch mit drauf? Na, ich gedacht, na ja, okay. Gut, dann waren das wirklich 6 Stunden. Und die normalen AEW-Pay-Per-Views sind mir ja schon eigentlich zu lang. Aber ich hab's durchgehalten. Ich habe nur beim Main Event ein bisschen geskippt. Alles andere von vorne bis hinten geschaut. Ja, also ich habe halt schon nach dem ersten Match gemerkt, also bei der Hauptshow, bei den Trios-Title-Match, da kommen wir dann gleich zu, nachdem wir die Pre-Show besprochen haben. Aber um das nochmal kurz zu sagen, ich habe schon da gemerkt, okay, jedes Segment kriegt fast eine halbe Stunde. So ungefähr eine halbe Stunde. Und da habe ich das so ein bisschen hochgerechnet. Und das war halt schon irgendwo crazy. Ne? Also ich nach dem der Opener, da ging ja irgendwie 25 Minuten mit allem drum und dran. Also Entrances, Match, Post-Match, Angle und so weiter. Ne? Da hast du zwischen den Matches immer mal noch Videopakete gehabt, die großen Entrances natürlich auch und so weiter, ne? Immer mal ein Angle, dann auch die Promo mit Adam Cole zum Beispiel. Das sind ja alles so Sachen, die noch dazwischen kamen und das war eine kranke, kranke, lange Show. Also es ist unfassbar. Wir kommen dann am Ende, wenn wir da die Matches durchgehen, vielleicht auch nochmal auf die Matchzeiten zu sprechen. Die sprechen auch Bände, sage ich mal. Also das kürzeste Match ging, wenn ich das hier bei Cage Match so richtig sehe, das kürzeste Match ging 14 Minuten 23. Das kürzeste. Das ist schon wild. Das ist eigentlich eine Matchzeit, die, sage ich mal, ein Durchschnitt sein sollte bei einem Pay-Per-View, aber nein, bei AEW war das kürzeste. Hier bei naja, bei AEW ist das das kürzeste. Ne? Da liegt ja der Durchschnitt generell höher. Na? Die Show dauert länger, die Matches sind länger, das ist bei AEW ja nichts Neues. Ja, schon, aber wenn es halt 9 Matches sind, ist das dann halt schon crazy. Das ist richtig. Also ich werde wieder in das Horn stoßen und sage, nee, das war deutlich zu lang. Ja, also wenn der Pay-Per-View wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag gewesen wäre, hätte ich mir das Ding unter Garantie nicht in einem angeschaut. Na, das war jetzt Glück, dass man sich den dann schön am Sonntag anschauen konnte, hatte seine Freizeit, hätte zwischendurch auch mal Pause machen können oder so. Aber das ist immer das, man will so eine Show genießen, den Flair irgendwie mit aufsaugen, aber die schiere Länge, die macht es einem dann echt schwer, sowas dann irgendwie normal montags nach der Arbeit irgendwie rein zu zwiebeln. Dann musst du es auf 2-3 Abende verteilen, damit du dann auch wirklich alles ordnungsgemäß dann anschauen kannst. Also, aber das ist ja das leidige Thema, wie gesagt, was wir schon seit gefühlt Jahren bei AEW bemängeln, die Länge der Events. Ja, aber ich glaube, das wird in den nächsten Monaten und Jahren auch nicht anders werden. Einfach weil WWE tatsächlich, wie man ja auch an diesem Wochenende gesehen hat, da einfach die Shows oder diese Wochenenden, diese 2 Tage da komplett zuballert. Also die haben ja versucht, AEW so viel Zuschauer wegzunehmen, so viel Interesse wegzunehmen, wie es nur geht. Mit, ich glaube, einer NXT-Show, mit Saturday Night's Main Event, jetzt noch am Sonntag mit Evolution, also der Frauenshow, sage ich mal, Frauen-Pay-Per-View. Richtig. Das ist halt schon eine krasse Sache. 3 WWE-Shows plus eine AEW-Show. Und Tony Khan denkt sich halt auch, okay, ey, Leute, wenn ihr so eine Scheiße macht, dann sage ich halt auch, okay, da geht die Show halt so lange, dass der Main Event, mein World Title Match, bei eurer Show, bei dem Start eurer Show dann läuft. Also, dass wir eure Zuschauer wegnehmen dann. Das ist halt dann dieser Wrestling-Krieg, wo halt auf beiden Seiten einfach Zuschauer insgesamt verloren werden, weil niemand kann so viel Wrestling gucken. Es sei denn, man hat mal frei oder man hat, also, man hat Ferien frei, wie auch immer, man hat Urlaub. Das ist halt einfach sonst nicht möglich, da alles zu gucken. Die Leute werden sich heraussuchen, was sie schauen. Ich denke, es werden viele Leute nicht alles von All In gesehen haben. Genauso wie wenig werden alle Leute alles von Saturday Night's Main Event gesehen haben oder von NXT oder von Evolution oder auch von Ring of Honor und so, wenn man das noch angucken möchte. Hm. Das ist halt schon, die Leute picken sich ihre Matches raus und ihre Sachen, die sie interessieren. Also ich weiß nicht, ob das so in Zukunft das ist, was der Weg ist insgesamt für Wrestling, vor allem von den, wenn die 2 großen Companies, die ihre Zuschauer so übersättigen mit ihrem Produkt jeweils, dass die Leute überhaupt nicht mehr sich denken, okay, ich kaufe mir jetzt nicht mehr für in Amerika 50 Euro diese Show oder bei uns hier vielleicht für 20, 25 diese Show, wenn ich mir nur 1-2 Matches davon angucke, weil von dem anderen möchte ich ja auch was sehen. Dann gucke ich es entweder dann später irgendwann oder über irgendeine Internetseite. Also ich weiß nicht, ob die Leute da noch gewillt sind, dann so viel Geld dafür auszugeben irgendwann. Definitiv, das ist ein Ego-Vergleich oder ich benutze das Wort jetzt mal Schwanzvergleich der beiden großen Companies, bei denen es nur einen Verlierer gibt und das sind die Zuschauer. Also WWE hat ja seine Shows am Wochenende auch im Nachhinein erst so getimt, weil AEW recht kurzfristig dann den genaue Uhrzeit, glaube ich, festgelegt hat. Die sind ja auch überraschend früh angefangen. Ne? Und dass man nicht dem Mitbewerber nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln gönnt. Ne? Ich meine, WWE sagt immer, wir sind das Flaggschiff, wir sind die Größten hier. Ja, mei, dann musst du da halt, dann solltest du da auch mal drüber stehen und dann sagen, ja, dann macht da halt euren großen Pay-Per-View, helfen wird's euch nicht. Wir sind trotzdem weiterhin die Nummer 1. Na? Ja, gut, aber das ist halt, wie du schon sagst, ist ein Ego-Vergleich. Den kennt man vor allem von WWEs Seite, aber ich meine, Tony Khan hält da auch mit, muss man halt auch sagen. Naja, die sind ja, alle nicht auf, also nicht mit Traurigkeit gesegnet. Ja, ich meine, es geht natürlich um Geld, es geht um einfach Popularität, Es geht um das Momentum, was man generiert, was momentan AEW hat. Also wie man das so mitbekommt auch aus Social Media. Also AEW momentan in diesem Jahr eigentlich 2025 hat ein bisschen mehr Momentum als WWE gerade. Das war eher die letzten 2-3 Jahre andersrum. Von daher ist das mal wieder ein frischer Wind, sage ich mal. Ne? Und jetzt hat AEW eben mit dieser großen Show auch abgeliefert. Wie schon gesagt, 8 Stunden, davon 7 Stunden nur Wrestling, wenn man so möchte. Ne? Die erste Stunde Pre-Show war nur Gelaber von sehr vielen Leuten. Also haben ganz viele Leute irgendwie Promos gehalten und waren bei dem Panel, die kannte ich nicht mal. Also wahrscheinlich irgendwelche aus Texas, keine Ahnung. Will ich jetzt nicht aufzählen. Das erste Match war allerdings The Sons of Texas, Dustin Rhodes, Marshall von Eric, Ross von Eric und Sammy Guevara gegen Shane Taylor Promotions, Carly Bravo, Lee Moriarty, Shane Taylor und Sean Dean. Das haben die Sons of Texas gewonnen. Gab am Ende einen schönen Spot mit Kevin von Eric, der auch ja am Ring mit dabei war als Manager. Da gab es dann die Iron Claw am Ende und ja, war ein nettes Match, jetzt nichts Wildes. Das war insgesamt, wenn man die Pre-Show noch mit dazu zählt, das kürzeste Match des Abends mit Abstand. 7 Minuten ungefähr, das war jetzt nicht wirklich viel, aber da wusste man an sich noch nicht so genau, also ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, wahrscheinlich weil ich nicht aufmerksam hingeguckt habe, dass Dustin Rhodes und Sammy Guevara noch ein Match haben werden bei dieser Show, bei der Main Show dann im TNT Title Match. Deswegen kann ich verstehen, warum das hier so kurz war. Genau, also da gab es ja Entwicklungen, es war ja eigentlich ein One-on-One-Titelmatch Adam Cole gegen Kyle Fletcher geplant, aber da werden wir nachher noch zukommen, das wurde nicht mehr so gehalten und dann gab es eine kurzfristige Umstellung und da waren dann auch Dustin und Sammy involviert. Genau, also hier zu dem Match, also ich muss ehrlich sagen, es war wahrscheinlich das uninteressanteste Match dieser Show. Wurde, glaube ich, bei Ring of Honor aufgebaut, beim Pay-Per-View die Nacht davor. Da war jetzt also nicht wirklich viel da. Sons of Texas haben in Texas gewonnen. Es gab einen schönen Spot mit Kevin von Eric, weil diese Familie halt so bekannt ist in Texas von den alten, WCCW, ne? Ja, richtig. Ist die Promotion, genau. World Class Championship Wrestling. Genau, ne? Also von der Liga, die war sehr, sehr bekannt damals und die Familie halt auch sehr bekannt. Genau. So, dann hatten wir ein weiteres Eight-Man-Tag-Team-Match und natürlich bei so einer Show darf Big Boom AJ nicht fehlen in der Pre-Show. Er hat geteamt mit der Conglomeration, die bestand diesmal aus Hologram, Kyle O'Reilly und Tomohiro Ishii, das waren seine Tag-Team-Partner. Big Justice, also sein Sohn, und The Wrestler, der war auch wieder am Start. Und die haben gegen die Don Callis Family gewonnen, und zwar Edgicero, Lance Archer, Rocky Romero und Trent Barretta. Das war auch ein ähnliches Match, also man hat es sehr simpel aufgebaut. Gerade Rocky und Trent, also Roppongi Vice, haben da vor allem gegen die gegen Big Justice, also gegen den Sohn von Jay, sind die Rings, also am Leben neben dem Ring gegangen, haben ihn, glaube ich, auch zu Boden geschubst und dann gab es eben die Rache am Ende von Big Boom AJ und auch von Big Justice. Es gab den Spear von Justice und dann die Powerbomb von AJ gegen Rocky und dann den Pin. Und ja, war auch ein nettes Pre-Show-Match. Man hat ja dadurch vielleicht ein paar Zuschauer wieder gewonnen. Ne? Man weiß ja nie, es sind ja anscheinend ganz große Internetstars. Also warum denn nicht? Kann man machen. Im ersten Moment, als der Entrance kam, habe ich gedacht, oh, Colt Cabana ist wieder da. Ach nee, ist doch nur AJ. Ja. Gibt's so viele Booms. Er ist mittlerweile der einzige Boom-Wrestler mehr. Wir haben jetzt keinen Colt Cabana mehr und keinen Adam Cole mehr. Ja, vor allem aber sowohl AJ als auch Adam Cole sind nur One Boom. Colt Cabana war Boom Boom Colt Cabana. Das möchte ich doch bitte anfügen. Okay. Wenn man es genau nimmt, hast du natürlich recht. Aber ja. Genau. Also Don Callis Family hat hier verloren gegen die Faces. Also wieder mal ein Face-Sieg. Also finde ich auch okay bei so einer Show, das kann man auf jeden Fall machen, das ist absolut richtig. Dann hatten wir das dritte Pre-Show-Match, noch das letzte Pre-Show-Match und auch das längste der drei. Und zwar das Tag-Team-Rematch von Collision, und zwar FTR gegen die Outrunners. Und das war natürlich nicht so gut wie das Collision-Match vor, ich glaube, vor zwei Wochen. Aber trotzdem solides Match. Ich meine, die können eigentlich kein schlechtes Match haben, die zwei Teams. Das geht halt nicht. Und FDA hat am Ende unfair gewonnen. Und das war auch ein wichtiger Sieg, denn das hat auch mit einem Angle zu tun beim Tag Team Title Match später beim Pay-Per-View. Also ja, FDA wahrscheinlich jetzt auch in Zukunft vielleicht Contenders für die Tag Team Titles nach 2 Siegen über die Outrunners. Ja, werden ja langsam mal wieder dran, ne? Also ich denke mal, sie sind jetzt lang genug vom Titel weg gewesen, da kann man sie mal wieder ins Rennen werfen. Also sie verlieren gegen Cope und Cage und dann sind sie nur der Aufbaugegner für Cope und Cage. Naja gut, werden wir dann sehen. Jo. Ja, das war die Pre-Show, war jetzt nichts Besonderes, also ist nichts Wildes, aber konnte man sich angucken. Ich muss dazu sagen, ich habe nebenbei trotzdem noch, ich saß ein bisschen noch nebenbei an der Konsole zu der Zeit, denn ja, das bei 2 Stunden, ich wusste ja nicht, wann die Matches kommen, das weiß man ja vorher nie. Manchmal kommen sie in der ersten Stunde schon, manchmal alle in der zweiten. Hier waren es alle Matches in der 2. Stunde, okay, wusste ich ja vorher nicht. Aber ja, habe trotzdem alles noch mit gesehen, also immerhin. Ne? Ja, Mai, ich sag mal, das geht ja noch. Ne? Ich hatte ja das Glück, dass ich habe ja auch die Pre-Show, die Zero Hour aus der Konserve geguckt, dann konnte man gut das Gelaber dann überspringen und gucken, wie die Matches kommen. Aber wenigstens, das muss man AEW zugute halten, machen die nicht nur 2 Stunden durchweggelabert wie bei WWE, sondern da wird wenigstens auch in der Pre-Show noch ein bisschen Action geboten. Ja, kommen wir zum Pay-Per-View dann. AEW All-In, 9 Matches auf der Card, 6 Stunden knapp an der Zeit war es dann. Also ich habe tatsächlich, ja, es ging von 9 Uhr abends, also 21 Uhr hier in Deutschland, bis 3 Uhr früh. Ja, ich konnte danach auch nicht schlafen, sag ich, wie es ist. Also das ging dann nicht. Obwohl ich eigentlich komplett tot war, ich konnte trotzdem nicht schlafen, weil es war trotzdem, muss man einfach sagen, über die Show gesehen, ein überragender Event. Also das hat sich auch an sich, wenn man das nacheinander geguckt hat, vor allem wenn man es live geguckt hat, nicht so lang angefühlt. Also für mich zumindest. Also ja, ich habe noch nie ein 6-Stunden-Event gesehen und der hat sich so einfach angefühlt. Nee, es war definitiv Big-Time-Feeling. Ja, also das muss man dem Event schon lassen. Und auch die Card-Struktur, die ich seit Jahren immer mal wieder kritisiere, diesmal genau das möchte ich haben. Du hast 3 Main-Events angekündigt, du hast 3 große, große Matches mit dem Women's Title Match, dem Unified Title Match und dem World Title Match und die kamen alle nacheinander am Ende. Und es hat die Crowd nicht irgendwie rausgehauen. Ne? Also das ist wirklich so, dass wo ich denke, ja, das ist doch der Beweis dafür, dass deine 3 großen Main-Events, dass du die immer am Ende der Show bringst. Immer. Weil das einfach, darauf warten die Leute. Die Leute, oder die Matches, die Leute am meisten sehen wollen, wo du am meisten Aufbau betrieben hast, die müssen am Ende kommen. Das ist meine Meinung. Ja, nee, ist ja auch verständlich. Würde ich auch so sehen. Es steht dann halt wieder die Gesamtzeit des Events dagegen, weil nach, ich weiß nicht, wie viel haben die 3 Matches zusammen, lasse 1,5 Stunden zusammengedauert haben? Könnt also wenn mit Entrances und Post-Match und so, also bestimmt ja. zwei Stunden. Dann hast du vorher schon 4 Stunden Event in den Knochen. Ob die Leute dann noch so die Energie haben, dann bei den letzten 3 Matches so richtig abzugehen, das ist immer so die Sache. Also ich hätte es vielleicht taktisch mehr über den Event verteilt, aber okay. Na, es gibt wahrscheinlich für beide Seiten gute Argumente. Also ich sag mal so, die anderen Matches hätten einfach nicht so lang gehen müssen. Also wenn ich mir so manche Matches angucke, wir kommen jetzt ja gleich mal zum Opener. Wir haben die Ops mit Shibata, Powerhouse Hobbs und Samoa Joe. Die Trios Champions haben ihre Titel verteidigt gegen die Death Riders, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta und Gabe Kidd von New Japan Pro Wrestling. Trios Title Match ging knapp 15 Minuten. Das war das zweitkürzeste Match der Pre-Show. 14 Minuten 29. Also das war nicht Pre-Show. Pre-Show, sorry. War ich vorhin schon wieder. Sorry. Der Main-Show. So. Zweitkürzestes Match des Hauptevents, ja. Zweitkürzestes Match der Main-Show, so rum, genau. Danke. Ja, Trios Title Match, ich habe schon da gedacht, mit dem Opening-Paket und den Entrances und dann am Ende noch mit dem Post-Match, da war es dann schon, ich glaube, 9:30. Da habe ich so gedacht, okay, bei dem Match schon fast, also so 25 Minuten mit allem drum und dran, das ist schon heftig. Also da muss ich, da habe ich auch schon so gedacht, boah, das ja, könnte ein langer Event werden. Und ja, habe ich schon vorhin ja angedeutet im Eingangsgespräch. Und ja, also das war hier auch wieder, es war ein gutes Match, aber es war halt nicht mehr. Also das Match hätte auch 5 Minuten kürzer sein können und keinem hätte es geschadet, sage ich mal. Ja, definitiv. Aber es war ein ansehbarer Opener und die Ops haben ihren Trios-Titel verteidigt. Und das war, ich sag jetzt mal, AEW gegen die Death Riders 1-0. Ja, so könnte man sagen. Joe hat am Ende den Pin geholt gegen Wheeler Utah nach dem Muscle Buster. Das war eine sehr schöne Finishing-Sequenz, dass dann am Ende eben nur noch ja, Joe und Utah im Ring waren und das war dann eigentlich perfekt mit der Position auch von Utah auf dem obersten Seil. Und da hat Joe ihn dann abgefangen und ja, in den Muscle Buster verpasst. Er wurde dann am Ende aber trotzdem gekillt nach dem Match von Claudio mit einem Stuhl. Da wurde sein Kopf quasi eingeklemmt in den Stuhl und Claudio ist auf den Stuhl, beziehungsweise ja, schon auf den Stuhl drauf gesprungen. Und ja, ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollten, weil Joe hat keinen Nacken. Also weiß ich jetzt ja nicht, ob das so viel geholfen hat, aber es war natürlich das Symbolische, um mal den Spaß beiseite zu nehmen, dass ja Joe jetzt erstmal wahrscheinlich rausgeschrieben wurde hier. Vielleicht was ja auf einen Return von Hook hindeuten könnte jetzt in Zukunft. Meinst du, der sie haben es ja jetzt später im Laufe des Abends nochmal gemacht mit dem Stuhl? Dass der Hals von Will Ospreay sich für so eine Aktion eher eignet als der Stirnnacken von Joe? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Ja, zweites Match, Casino Gauntlet Match. Ja, das hat mich gewundert, dass das nicht der Opener war, weil MJF eigentlich, wenn er bei einem Pay-Per-View nicht in einem Titelmatch ist, eigentlich immer im Opener ist. War hier nicht der Fall. Wir hatten hier MJF und Mark Briscoe, die gestartet sind im Casino Gauntlet Match. Ja, und danach kamen halt die Leute rein, die auch schon in diesen Four-Way-Matches drin waren, zumindest zum größten Teil. Ich glaube, Leute, die dazu kamen, war natürlich Mystico, der angekündigt wurde. Ein Max Caster war dabei. Kota Ibushi fand ich sehr cool, dass der drin war. Und ja, ein Return gab es auch, und zwar von Juice Robinson. Der war noch mit dabei. Kam zurück, hatte auch eine nette Reaktion bekommen. Sieht halt ganz anders aus als vorher. Also ich weiß nicht, das sieht halt einfach, ganz ehrlich, es sieht langweilig aus. Ja, aber ist auch, Hauptsache er ist erstmal wieder zurück. Ja, wird wahrscheinlich jetzt erstmal eine Fehde haben mit den Guns, die auch zurückgekommen sind. Nach längerer Zeit. Die werden wahrscheinlich eine Trios-Fehde haben gegen Ricochet und die Gates of Agony. Da gab es ja einen kleinen Angle, einen kleinen Brawl zwischen allen drei, insgesamt sind ja sechs. In allen sechs Leuten. Also den Trios-Fraktionen, wenn man so möchte. Und ja, am Ende, Mark Briscoe hatte quasi den Sieg schon, aber dann kam MJF reingesneakt und hat sich das Ding geholt. Und ja, an sich Finish war irgendwo vorhersehbar. Ich denke, man wird trotzdem noch ein Match mit Briscoe und MJF machen. Ein Singles-Match jetzt noch, bestimmt vor dem nächsten Pay-Per-View, bevor MJF dann das Title-Match bekommt. Und ja, genau. Ricochet war auch noch mit dabei. Wie gesagt, hat ja eine gute Performance gehabt. Mystico war ganz stabil. Takeshita und Bandido natürlich haben genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben bei Ring of Honor. Zu dem Match kommen wir am Ende vielleicht nach der All-In-Review nochmal, weil das möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Genau. Ansonsten wirklich ein nettes Match, aber auch ähnlich wie der Opener. Es war ein gutes Match, aber das muss halt keine 35 Minuten gehen, ne? Also. Das ist ja bei diesem Casino-Gauntlet-Match immer so die Sache. Du weißt ja nie, wie lange es geht und wie viele Leute tatsächlich teilnehmen, ne? Also wenn man es jetzt wirklich so wie so eine, ich sag mal, wie ein klassisches Gauntlet-Match gemacht hätte und gesagt hätte, so, wir haben hier 21 Leute, die ersten zwei fangen ein, wenn einer rausfliegt, kommt der nächste rein. Oder auch bei einer Battle Royale, da weißt du auch, 21 Leute, die sind dann im Ring und los geht's, ne? Ja, also vielleicht sollte es man wieder eine Casino Gauntlet Battle Royale machen, so mit den 4 Kartenfarben und dem Joker dazu. Ja, ist auch immer so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das, weil dann hast du nicht so diese Reaktion von den Leuten, wenn die rauskommen. Ist ja auch immer ein Riesending beim Wrestling. Ich weiß, es ist nicht so, ne, es ist halt Entertainment auf der einen Seite auch, ne. Da ist halt, dann will ja jedem Star irgendwo dann schon seinen eigenen Moment geben hier. Es war ja auch hier so aufgebaut wie ein Rumble-Match, wo halt jeder reinkam, der hat seinen Schein bekommen und dann wurde er rausgekickt, dann kam der nächste rein und weiter ging's. Nee, das auf jeden Fall. Und ich sag mal, insbesondere beim Damen-Match gab's eine Teilnehmerin, da haben wohl die wenigsten mitgerechnet, wenn sie nicht zufälligerweise den Ring of Honor Pay-Per-View vorher geguckt haben. Aber. Ja, kommt genau dazu. Genau, auf jeden Fall. Das war das erste Gauntlet-Match. MJF hat es damit gewonnen, holt sich damit ein AEW World Title-Match. Ist auch die absolut richtige Entscheidung von all denen, die hier drin sind. Der einzige, den ich noch verstanden hätte, wäre vielleicht Takeshita gewesen. Aber ansonsten, ja, Takeshita geht jetzt erstmal zum G1-Climax in den nächsten 5 bis 6 Wochen. Das heißt, der wird, denke ich, spätestens bei Forbidden Door wieder da sein. Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so der Sinn gewesen wäre, wenn er nicht im TV gewesen wäre, die ganze Zeit jetzt, die nächste Zeit, und aber diesen Contract, diesen Vertrag gewonnen hätte. Von daher, MJF, richtige Entscheidung, und ja, MJF gegen Briscoe geht weiter. Also davon können wir ausgehen. Ja, dann hatten wir, ja, das ganze Drama rund um den AEW TNT Championship. Thorsten hat es ja schon erwähnt, hat er ja schon mal angerissen vorhin, ja, was hier passiert ist. Adam Cole, ja, hat sich verletzt erneut und zwar bei einem Match, ich glaube bei einem Tag-Match bei Collision jetzt unter der Woche, also vergangene Woche, hat eine böse Landung eingesteckt und bei einer, nach einer Lariat, also nach einer normalen Clothesline Lariat von, ich glaube, Kyle Fletcher und ja, hat es dann doch anscheinend Samstagmorgen nicht für gut erachtet, wenn er hier wresteln würde. Und gab es anscheinend ein Gespräch mit Tony Khan. Und ja, das Ganze wurde dann gecancelt. Man hat dann den TNT-Titel für vakant erklärt und ein 4-Way-Match draus gemacht, in dem man noch eben Danny Garcia, Dustin Rhodes und Sammy Guevara zu Kyle Fletcher hinzugefügt hatte. Und ja, Adam Cole kam dann aber erstmal heraus und hat eine Promo gehalten und der konnte eigentlich gar keine Promo halten. Der war so von Emotionen überfallen, sage ich mal. Er wollte das eigentlich gar nicht, aber er hat anscheinend keine Wahl und das war richtig traurig. Also es hat die ganze Crowd, ich denke auch die meisten Zuschauer zu Hause, erstmal richtig geschüttelt irgendwie, weil man weiß ja nicht genau, was er hat. Das ist ja immer das Ding. Also ich habe gerüchteweise gehört, eine amtliche Gehirnerschütterung. Und insbesondere, wenn man dann halt seine Vorgeschichte mit Verletzungen kennt, also er hat es ja so ausgedrückt, es kann sein, dass er nicht mehr in den Ring steigen kann. Genau. Nie mehr. Naja, dann hat er halt den Gürtel im Ring zurückgelassen. Sind auch nochmal Roderick Strong und Kyle O'Reilly rausgekommen, haben ihn nochmal im Ring auch umarmt, also seine Kumpels von Paragon ihn da nicht im alleine gelassen und dann sind die drei Backstage gegangen. Ja, Adam, der soll sich jetzt ordentlich auskurieren, gucken, dass er vielleicht dann wieder in den Ring steigen kann, aber er sollte es auch nicht auf Gedeih und Verderb probieren. Das ist nie die beste Taktik. Na, also wenn es halt vorbei ist, ist es vorbei. Das ist dann die Gesundheit auch nicht wert, das auf weiter zu betreiben, wenn man es eigentlich nicht verantworten kann. Ja, absolut. War auf jeden Fall ein sehr großer Schocker. Also ja, ich denke nicht nur für alle Adam Cole-Fans, allgemein auch für alle Wrestling-Fans, die Adam Cole trotzdem schon seit bestimmt 10, 15 Jahren verfolgen. Das ist schon eine Riesensache. Er war ja auch in vielen Companies am Start, ne? Ring of Honor natürlich, WWE, NXT, bei New Japan, jetzt eben auch bei AEW die letzten Jahre. Der war ja bei PWG, also der war ja wirklich ein sehr großer Name auch allgemein im Wrestling. im Independent Wrestling, aber dann halt auch dann bei NXT ja auch sehr groß, ne, auch da Champion gewesen. Also ein großer Name, großes Following, anscheinend auch ein sehr, sehr sympathischer Kerl, so wie man das ja auch immer so mitbekommt. Ne? Also ich höre eigentlich selten was Negatives über ihn, wenn überhaupt. Also es tut einem in dem Sinne halt schon leid, weil der hat ja auch so viel jetzt einstecken müssen die letzten Jahre. Der hat ja schon mal sowas in der Art mit einer Gehirnerschütterung, da ist er ja auch schon mal ein Jahr ausgefallen. Dann jetzt letztes Jahr ja erst mit seinem Knöchel. Ja, das, was diese ganze Storyline mit ihm um MJF dann irgendwie so völlig vor die Wand gefahren hat. Ne? Genau, und jetzt eben nochmal, ich meine, der hat ja jetzt schon, glaube ich, vor einem Monat oder zwei Monaten diese eklige Powerbomb einstecken müssen da, was auch schief ging auf den Apron. Und jetzt eben nochmal eine unglückliche Landung bei einem normalen Move, sage ich mal, bei einer Lariat. Das ist dann halt, ja, da kommt dann halt sowas dann auch noch dazu. Und ja, alles Gute natürlich, klar, an Adam Cole. Und ja, AEW musste dann, oder Tony Khan musste dann hier was ändern. Und es war absolut richtig, muss ich sagen, hier dann einen Babyface, vor allem noch jemanden aus Texas mit Dustin Rhodes, overgehen zu lassen. Weil, ganz ehrlich, ich meine, das Match, klar, das Match war wahrscheinlich das schlechteste Match der Show. Es lag aber auch daran, weil das halt erstens durch die Rede von Adam Cole darüber, sage ich mal, beeinträchtigt wurde und weil eben das Match auch zu lang ging. Also das hätte in 6 Minuten oder so abgefrühstückt werden müssen. Dustin hätte denselben Pin auch nach 6 Minuten überraschend holen können. Und ich glaube, da wären die Fans noch ein bisschen besser dabei gewesen, weil Dustin und Sammy sind bei Ring of Honor die ganze Zeit. Die sind nie bei AEW. Daniel Garcia, ja, der war zwar Champion, aber ist momentan auch nicht so wirklich over. Und Kyle Fletcher ist halt der, der eigentlich gewinnen müsste. Aber der ist halt ein Heel, ne? Also kannst du das ja auch nicht machen. Und ja, deswegen fand ich... Theoretisch hättest du ihn auch zum Champ machen können. Oh. Nee, nicht mit den Umständen. Das wollten sie, glaube ich, nicht machen. Finde ich auch okay. Und Dustin Rhodes, man musste ganz ehrlich sagen, wenn man sich an ein was erinnert, wenn ich mich auch an etwas erinnere, von diesem Match so rum, wenn ich mich an etwas erinnere von diesem Match, dann an den Moment, als Dustin gewonnen hat und er auch komplett emotional war und die Fans auch realisiert haben, ey, Dustin Rhodes hat einfach ein AEW Singles-Title gewonnen. Ja, nach der Karriere halt, ne? Also er ist jetzt, wenn man AEW und ROH so als ein großes Ganzes nehmen will, ist er jetzt der totale Belt Collector. Er ist TNT Champion, er ist ROH Tag Champion und er ist ROH Six-Man Tag Champion. Ne? Der hat jetzt insgesamt 3 Titel im Moment. Das kann nur eine Mercedes Moné im Moment toppen. Ja, vor allem sind es 3 verschiedene Divisions. Also es ist schon sehr interessant. Aber das haben wir ja gesagt. Also Dustin Rhodes ist ja wie eine gute Flasche Wein, wird im Alter immer besser. Ja, also was heißt immer besser? Aber ich denke mal, man gönnt ihm halt umso mehr jetzt, weil, also ich muss ehrlich sagen, ich war einfach so happy und dann siehst du auch die ganzen Fans, die aufgestanden sind, geklatscht haben, die Kommentatoren. Das war einfach so ein Respektmoment. Der konnte dann im Ring feiern mit seiner Familie, ich glaub, seine Neffen waren da, weil die wresteln jetzt auch bald wahrscheinlich, also er trainiert die sogar schon. Dann natürlich die von Erics waren da, Sammy. Also das war schon echt eine coole Sache für Dustin Rhodes und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, nach all der Karriere, der hat ja nie wirklich was Großes gewonnen. Also jetzt mal ohne Witz, der hat nie was wirklich Großes gewonnen, der hat nie so einen großen Moment so gefühlt gehabt, an den ich mich zumindest erinnern kann, wenn es dann... So ein World-Title nicht, also er war natürlich als Goldust mehrfacher Intercontinental-Champion in der WWF damals, hat da auch, glaube ich, mehrere Male Tag-Team-Gürtel gewonnen, aber nie eben den großen World-Title. Und das war, glaube ich, auch das, was er sich gewünscht hat, dass er vielleicht so im Herbst seiner Karriere, so kurz vor der Wrestlerrente, dann vielleicht doch nochmal einen verhältnismäßig großen Singles-Title seinen eigenen nennen darf. Ja, ich meine, es geht nicht mal direkt um den, dass es ein World-Title ist oder nicht, sondern einfach, es ist ein Titel für eine Company, für die er schon seit Anfang an arbeitet. Also der ist ja seit Anfang an da, der hilft so vielen dort mit Promos, im Ring. Ich glaube, der trainiert auch viele Frauen dort bei AEW oder macht das seit Jahren schon. Der war in der Corona-Zeit absoluter Player, also der war da auch immer da. Der der, wie gesagt, der hat alles gemacht. Der macht bei Ring of Honor sein Zeug. Na, wie du schon gesagt hast, der ist auch da zweifacher Champion, Tag Team und Six-Man-Champ. Also der ist ja da auch, sage ich mal, regelmäßig da, ne? Und wrestelt da ja auch bei den Pay-Per-Views. Also das ist ja trotzdem eine Sache. Ich meine, der ist, ich glaube, 56, 57. Das ist halt schon eine krasse, krasse Sache, in dem Alter dann so noch durchzuziehen. Ja. Und ja, ich gönne es ihm einfach, muss ich ehrlich sagen, für die Karriere, diesen Moment, so einen Titel zu gewinnen, diese Wertschätzung zu bekommen von der Company, von AEW, von seinen Wrestlern oder von seinen Kollegen einfach und auch in seiner Heimat, bei so einer Show, bei über 25.000, das ist einfach, ich glaube, so ein Moment wirst du halt einfach selten in der Karriere haben und ich glaube, das ist einer dieser Momente, die er wahrscheinlich am meisten schätzen wird. Ja, definitiv. Ja, also er wird den Titel jetzt auch nicht wahnsinnig lang halten, vielleicht geben sie dann jetzt irgendwie eine Story mit Kyle Fletcher, dass der ihm das Ding dann abnimmt und dass man dann wieder in Anführungsstrichen richtige Storylines um den Titel bockt. Hätte der Titel theoretisch auch mal verliehen, eine ordentliche Storyline, aber das ist andere Geschichte. Nee, also für den Moment, in der Sekunde habe ich das auch hart gefeiert, als das in den Titel gewonnen hat. Ja, man muss natürlich jetzt schauen, wie over er ist jetzt, ne, wenn er dann nächste Woche am Start ist bei AEW oder die nächsten Wochen. Was ich aber cool finde bei solchen Titelgewinnen von so einer Überraschung, vor allem von so einem Babyface, der auch schon ein bisschen älter ist oder der schon etabliert ist, gefühlt kann jedes TNT-Title-Match einen Titelwechsel bedeuten jetzt. Und das ist eigentlich so diese Spannung, die man ja öfters mal haben will, gerade bei den, ich sag mal, niedrigeren Titeln, die jetzt nicht die World-Title sind. Also da will man ja schon irgendwo immer das Gefühl haben, okay, der Titel kann hier wechseln, wenn der auf dem Spiel steht. Und ich finde, das, dann hast du halt einen Champion jetzt, wo der Titel auf jeden Fall wechseln kann. Also wenn die jetzt, keine Ahnung, in 3-4 Wochen Dustin gegen Fletcher machen, da geht man davon aus, dass der Titel wechselt. Also es ist schon ein gewisses Interesse dann da. Ne? Also eine coole Story wäre auch gewesen, wenn er jetzt nicht bei ROH die anderen Titel noch hätte, wenn man es gemacht hätte, so er ist jetzt der TNT-Champion, er wird den Titel immer wieder verteidigen und wenn er ihn verliert, dann war das sein letztes Match, dann geht er in Rente. Weißt du? Wenn man so eine Story aufgezogen hätte, dass er sagt, so wie damals, ich weiß nicht, ob du da WWE geschaut hast, die Geschichte mit Ric Flair damals hin zu WrestleMania 24, da hat er ja auch immer gesagt, so wenn ich jetzt hier noch ein Match verliere, dann ist Ende. Und dann hat er ja bei Mania 24 sein Farewell-Match gegen Shawn Michaels verloren und ist in Anführungsstrichen in Rente gegangen. Ja. Aber also, gut, na, wir werden sehen, was passiert. Und das wird auf jeden Fall weiterhin viel Spaß machen. Ja, mal sehen. Na, werden wir dann die nächsten Wochen so verfolgen. Also ich wahrscheinlich nicht, weil ich dann jetzt diese Woche in den Urlaub fahre. Aber ja, ich denke, die Leute, die es angucken werden, die werden es sehen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Match. Und das hat die Crowd wieder zumindest ab der Hälfte des Matches wieder richtig reingeholt in diese Show. Und zwar das Tag-Team-Match, bei dem es auch um sehr viel ging tatsächlich. Wahrscheinlich hatte das mit die höchsten Stakes gehabt bei dieser Show. Und zwar hatten wir Swerve Strickland und Will Ospreay im Team gegen die Young Bucks. Und ja, Swerve und Ospreay haben das ganze Match hier nach 26 Minuten gewonnen. Für mich das beste Match der Show. Wie ich auch schon mir gedacht habe, dass es so wird, weil es sind einfach für mich 4 meiner Lieblingsleute, die ich einfach beim Wrestling gerne sehe. Und ja, die haben mich enttäuscht. Ne? Also das war ein exzellentes Tag-Team-Match mit das Beste, was ich auch dieses Jahr gesehen habe. Und ja, also ich fand das überragend. Es gab diesen krassen Spot in der, ich glaube, zur Hälfte oder in der Mitte, so nach 15 Minuten, wo es dann, ich meine, klar, für viele Leute, die halt diese No-Selling-Sachen nicht so mögen, kann ich das verstehen, warum die es nicht so feiern, aber ich meine, da gab es Superkick, Konter, abgefangen, geblockt, dann irgendwie ein Elbow, noch ein Kick, wieder gekontert, 2-mal Canadian Destroyer, Ospreay und Swerve powern sich hoch, Hidden Blade und House Call und alles sind down. Das war einfach eine Wahnsinnssequenz und wenn man sich einfach mal anguckt, wie die Crowd dann aufgestanden ist, alle 20.000 sind gefühlt aufgestanden und haben das gefeiert. Das war der erste Riesen-Pop dieser Show. Also da kann man diese Sequenz oder diese Art von Wrestling, sage ich mal, nicht mögen. Das verstehe ich auch. Ne? Ich denke, du bist ja auch nicht so der, der solche Sachen so feiert. Zumindest also, so wie ich, denke ich mal. Nee, jetzt nicht ständig, aber ich sage mal, wenn es in die Story passt, und hier war das ja nun mal der Klimax dieser Auseinandersetzung, es ging um alles, für die Bucks ging es um ihre Jobs als EVPs, für Strickland und Ospreay ging es darum, vielleicht die nächsten 12 Monate nicht mal auf dem World Title challengen zu dürfen. Also da kann man sowas schon mal bringen. Es muss halt nicht ständig sein. Hier und da lasse ich mir sowas auch gefallen. Und das Match war für mich persönlich meine Nummer 2 bei diesem Event. Und ich habe es auch hart gefeiert, dass jetzt Kenny Omega den ganzen EVP-Job alleine an der Backe hat. Ja gut, ich weiß nicht, ob der darauf Bock hat. Ja. Hat er ja noch nie so wirklich gehabt. Er ist ja aufgefallen, bei den Entrances ist ja noch eine Person aufgetaucht, die hätte man jetzt nicht zwangsläufig bei AEW erwartet. Ne? Das ist nämlich die Witwe von Bray Wyatt, Jojo Offerman, die ja auch bei WWE öfters mal als Ringsprecherin eingesprungen ist und aufgetreten ist. Die ist hat da, ich glaube, beim Einzug von Will und Swerve irgendwie Ain't Nobody gecovert. Und also singen kann sie definitiv. Na, und das war jetzt überraschend, dass man eine so doch im Wrestling recht bekannte Person einer der anderen großen Liga jetzt plötzlich bei AEW gesehen hat. Ja, genau. Also sie hat das, ich glaube, das war der Entrance-Song von Swerve von früher, ich glaube aus den Indies. Deswegen hat man das gemacht. Ich habe das erst nicht so realisiert. Ich so, warte mal, ich kenne ja den Song, kenne ich ja, aber ich habe erst mal lange überlegen müssen, was das jetzt mit Swerve zu tun hat, und dann habe ich mir das so ein bisschen durchgelesen und so, ach ja, also das ist halt schon für mich, Swerve in den Independent-Dingen ist für mich halt auch so eher schwierig zu beurteilen, weil ich da halt noch nicht so viel Independent geschaut habe. Aber ja, das war der Song von Swerve. Und ein sehr guter Moment, also absolut, um darauf einzugehen, für Jojo Offerman. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Also gefühlt schon 10 Jahre nicht mehr. Ja, sie hat sich dann ja ins Privatleben zurückgezogen, nicht? Hat halt ihren Mann verloren und ist jetzt in Anführungsstrichen alleinerziehende Mutter und muss da halt die Prioritäten dann auch anders setzen. Aber es ist schön, dass sie jetzt auch wieder in der Öffentlichkeit auftritt. Das freut mich. Ja, also sehr schön auf jeden Fall. Allgemein auch die Entrances auch von Swerve und Ospreay. Sehr, sehr cool. Ospreay mit Assassin's Creed Entrance. Einfach sehr cool. Fand ich richtig, sehr, richtig stark. Als jemand, der auch seit ein paar Jahren jetzt die Assassin's Creed Spiele selber durchspielt. Zumindest die meisten. Also ich habe einige jetzt schon gespielt. Finde ich einfach cool, sowas zu sehen. Ja, er hatte dann so ein Special Entrance. Also er hatte jetzt nicht nur irgendwie so Special Gear, sondern da waren vorher so auch richtig, wie soll man sie bezeichnen? Tänzer, Performer. Samurai-Tänzer. Ja, so Samurai-Tänzer, die dann so geflippt und gehüpft und halt so einen Schwertkampf angedeutet haben. Weil ich glaube, das aktuelle Assassin's Creed spielt ja in Japan, ne? Genau, also Assassin's Creed Shadows, da gab es auch eine kleine Werbung dann mit, ich glaube, sogar einem Angebot, wenn man das jetzt über AEW dann irgendwie sich holen möchte. Das war eigentlich eine ganz nette Kollaboration. Fand ich sehr nett. Also ja. Überraschend auch. Definitiv. Und dann kamen die Gründerväter und sind mit dem Fernrohr am Auge auf dem Schiff in die Arena eingefahren und haben das Land in Besitz oder versucht in Besitz zu nehmen. Ja, das war so eine Sache, also. Man hat überhaupt nicht gesehen, dass da drunter ein schwarz abgedeckter irgendwie Wagen war, der da gefahren ist. Ich echt bereut, dass ich nicht auf Toilette musste in der Zeit. Ja. Man hätte den beiden ja wenigstens so eine Art Schiffsverkleidung untenrum noch verpassen können, dass das wenigstens so ein bisschen halbwegs so aussieht. Naja, aber am Ende hat es ihnen ja nicht geholfen. Sie sind jetzt wieder nur normale Angestellte. Ja, genau. Aber gut, dafür waren sie im Match dann trotzdem on point. Der Engine jetzt nicht so mein Fall war. Aber gut, die Young Bucks haben mal wieder bewiesen, dass sie mit das beste Tag-Team sind, was ich zumindest hier gesehen habe. Also sind ganz weit oben dabei. Und Swerve und Ospreay am Ende haben das Ganze gewonnen. Nach einer Hidden Blade House Call Kombination. Sehr, sehr cooles Tag-Team-Finish. Sind auch aus allem ausgekickt. Also da gab es so viele Finisher-Kickouts. Also das war ein Pay-Per-View-Match würdig der größten Show des Jahres, sage ich mal. Also das war schon ein überragendes Tag-Team-Match zwischen vier der besten Wrestler, die AEW hat. Und Das hat mich so ein bisschen damals an Bucks gegen Omega und Page erinnert. Wo war das? Revolution? Wo Omega und Page den Titel gewonnen haben. Na? Ja, nee, also definitiv eines der besten Matches des Abends. Definitiv, also so viel, denke ich mal. Ich denke, da werden auch viele von euch, würde ich mal sagen, zustimmen. Obwohl, hier gab es ja dann doch gegen Ende dann schon mehr Auswahl. Dann hatten wir das zweite Casino Gauntlet Match, diesmal das Match der Frauen. Und zwar hatten wir da einige Leute drin, Chris Statlander und Megan Bain, genau. Chris Statlander und Megan Bain starteten das Match. Und dann kamen halt auch wieder einige Leute dazu, die wir auch schon in den Weeklies gesehen haben. Dann auch wieder die Ring of Honor World Title Fehde, wie auch schon bei den Männern mit Bandido und Takeshita, wurde hier mit Fina und Thunder Rosa aufgegriffen. Fina war dann auch die das am Ende gewonnen hat, mit dem O-Face. War ein sehr ähnliches Finish tatsächlich wie zum Männermatch. Also ich glaube, Mina hatte schon, ich glaube, jemand anderes zum Sieg da und dann kam Fina einfach aus dem Nichts und hat ihr Finish gezeigt und gewonnen. Also es war irgendwie sehr ähnlich zum Männermatch, fand ich ein bisschen unkreativ, aber okay. Fina damit Number One Contender auch für den Frauen World Title von AEW, kriegt damit ihr erstes AEW World Title Match. Und wir hatten außerdem, ich glaube, darauf wollte Thorsten schon vorhin ansprechen, ein AEW-Debüt. So gesehen zwei, stimmt. Wir hatten zwei Debüts, ja, stimmt. Aber ich meine die eine Dame, die du jetzt ansprichst. Ja, also wir hatten einmal das AEW-Debüt von Shuri aus Japan, die auch schon so die letzten Jahre bei Stardom auch Champion war und also ich glaube, die war sogar fast ein Jahr, wie heißt das Titel nochmal? World of Stardom ist der große rote Gürtel. Genau, also da war sie auch ein Jahr. Der Main Title sozusagen. Und das habe ich mir ein bisschen versalzen. Und zwar hatte ich ja am Freitagabend, das hatte ich dir ja im Vorgespräch schon erzählt, hatte ich mir die Supercard of Honor von Ring of Honor angeschaut. Und da wurde vorangekündigt, dass Shuri bei Ring of Honor auftritt. Und da habe ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, also dass sie bei ROH und AEW auftreten wird, aber ich hätte jetzt nicht zwangsläufig damit gerechnet, dass sie gleich hier beim Casino Gauntlet auftritt, umso schöner. Ich bin mal gespannt, wie lange sie jetzt bleiben wird, weil ich habe jetzt nicht zwangsläufig gehört, dass sie jetzt dass sie Stardom jetzt komplett verlassen hat. Vielleicht ist das auch so der erste Aufbau hin zu Forbidden Door, weil das kennt man ja aus den vergangenen Jahren. Wenn dann Forbidden Door beginnt, dann sickern so langsam die New Japan, die NJPW, Stardom Leute so langsam in die AEW-Shows ein, um dann auf den Event hinzuarbeiten. Ja, mal schauen, was mit Shuri wird. Und die andere, in Anführungsstrichen Debütantin, aber da wussten wir ja schon, dass sie jetzt einen AEW-Vertrag hat, ist die bessere Hälfte von Will Ospreay, nämlich Alex Windsor. Genau, die kam direkt danach raus, nach Shuri. Ich muss sagen, die beiden zusammen, also klar, die sind halt auch neu und ich kenne die ja auch, aber die sahen halt also im Ring einfach am besten aus von all denen, die im Ring waren. Also klar, Fina hat halt nicht viel gemacht, aber ganz ehrlich, also, und ja gut, Tekla war okay, sage ich mal, Willow war okay, aber Mina war okay, aber ich finde den besten Work, also vor allem Shuri, war halt überragend. Sie hat auch viel Zeit bekommen im Ring, mit, also vor allem einzeln. Und dann auch gegen Alex Windsor. Also das hatte schon Hand und Fuß, das sah richtig gut aus. War für mich das Highlight dieses Matches. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ähnlich wie das Männermatch. Ging ein bisschen kürzer, wahrscheinlich hat es mir deswegen ein bisschen besser gefallen. Und ja, also da war irgendwie, ich habe das Gefühl, hier war ein bisschen mehr los. Also da gab es ein bisschen mehr Brawling und Fäden und also irgendwie war da ein bisschen mehr Storytelling drin, sage ich mal. Du hattest Thunder Rosa und Athena, du hattest Chris und Willow, du hattest Thekla und Queen Aminata, die geben sich ja seit Wochen komplett alles. Und dann hattest du halt Alex Windsor und Shuri, die debütiert sind, also da war auch wieder was dabei. Ja, also es war schon besser. Ja, du hattest im Prinzip unter den Teilnehmern mehr Rivalitäten, sage ich jetzt mal, oder Feen, wenn du es so nennen willst, untereinander, da kannst du dann auch besser, glaube ich, so ein Match über Storys erzählen, als wenn du jetzt einfach nur wahllos, ich sag jetzt mal als Beispiel, 10 Leute in das Match wirfst und sagst, so, so und so viele Minuten habt ihr, macht mal. Ja, also du hast ja gesehen, als da kam die Thekla raus in den Ring und dann als, ich glaube sogar als nächste dann schon Queen Aminata und da haben wir gesehen, die war so richtig sauer und wollte der Thekla gleich an die Kehle und das macht das Ganze doch irgendwo auch glaubhafter. Ja, auf jeden Fall. Es gab ja auch wie beim Männermatch eigentlich nur so zwei wirkliche Sieger, und zwar Megan Bain und Athena. Athena hat es am Ende dann gewonnen. Ja, finde ich auch die richtige Entscheidung, gerade wenn man auf Forbidden Door blickt. Fand es auch einen sehr coolen Swerve, sage ich mal, am Ende dann, wenn man so möchte, für das Frauentitelmatch. Denn ich glaube, viele Leute haben gedacht, nachdem Athena gewonnen hat, dass Mercedes auch gewinnen wird. Und dass man dann quasi Mercedes um noch einen Titel antreten lässt. Mit den Ring of Honor Title. Also ich glaube, das wäre schon interessant gewesen. Oder das war vielleicht auch die Absicht, ich weiß es nicht, aber ja, man bringt Athena jetzt bei AEW nach langer, langer Zeit, aber ich finde trotzdem, die hat sich ja über die Jahre so sehr bewährt. Die ist ja so over, obwohl sie noch nie gefühlt längere Zeit im TV war. Also es ist schon eine gute Sache und ich finde gerade für Forbidden Door passt es eigentlich ganz gut. Sie ist jetzt, ich glaube, bei Ring of Honor, da hat sie ja ihren Titel eben, wie du jetzt schon gesagt hast, gegen Thunder Rosa verteidigt bei Supercard of Honor. Und ich glaube, da haben die Kommentatoren erzählt, dass sie jetzt entweder knapp unter oder schon über 3 Jahre Women's Champion von ROH ist. Also sie hat wohl bald die 1000 Tage voll. Ja, also werden sie wahrscheinlich auch ein riesen Ding draus machen, so wie ich es kenne. Und ich finde es auch gut. Also das ist mal sowas, wo ich sage, hey, klar, das ist so ein Titel, der ist vielleicht jetzt nicht der allerwichtigste, aber ich sag mal so, wie es ist. Damit ist sie halt bekannt jetzt. Ne? Sie ist ja, die eben. Ring of Honor World Champion. Das ist ja die Essenz dieses Sprichworts. Es macht nicht der Titel den Wrestler, sondern der Wrestler macht den Titel. Genau. Und deswegen finde ich auch, sie sollte eigentlich diesen Titel nicht unbedingt verlieren. Also ich wüsste nicht, gegen wen. Das ist halt erstmal, ich weiß nicht, wen sie da jetzt in petto haben, ob es eine Mina ist, ob es eine Billy Starks ist, ob es eine Queen Aminata ist oder so, keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich sagen eine Billy Starks, weil das wäre die Story, ist der Protégé von Athena und wird sie irgendwann overcome. Es ist natürlich jetzt auch die Frage, wie wird Athena sich jetzt, also wie wird sie jetzt ihren Title Shot auf die AEW Women's World Championship dann irgendwie einsetzen, weil das ist ja so wie beim WWE beim Money in the Bank Koffer, kann man jederzeit einsetzen. Ne? Also, ach so? Ja. Also das, soweit ich das verstanden habe, können die den, also MJF und sie ihre Title Shots jederzeit einsetzen. Das ist nicht irgendwie an ein Event gebunden. Es ist ja dumm. Also ich hätte jetzt gedacht, dass wenn jetzt MJF sagt, okay, also ich anscheinend wird das jetzt im TV geklärt, ich hoffe mal. Aber also wenn das wirklich so ist, dass das wie ein Cash-In wird, dann finde ich es halt dumm. Weil ich finde, das sollte einfach so sein, die kriegen einen Title-Shot, kündigen die dann an, die dürfen sich den Event aussuchen oder so. Also sagen, okay, ich will jetzt bei der nächsten Dynamite oder beim nächsten Pay-Per-View oder was auch immer, weil das finde ich halt besser. Ja, ja. Ja, gut, sagen wir es mal so, ich habe es jetzt so verstanden, als dass es wie beim Money in the Bank mit Cash-In läuft. Also anytime, anywhere. Kann ja auch sein, dass ich das jetzt falsch verstanden habe und es so läuft wie bei dir. Weil ich glaube auch schon, dass ein MJF so arrogant ist, dass er sagt, hallo hier Adam, jetzt mal als Beispiel, World Champ, nächste Woche bist du fällig und du kannst nichts dagegen tun. Weil you know, I'm better than you and you know it. Na, mal schauen, was sie da rauszaubern. Genau, zu den World Title Matches kommen wir ja gleich noch. Davor haben wir noch das Tag Team Title Match gehabt, das Three-Way Match der Hurt Syndicate. Bobby Lashley und Shelton Benjamin gegen Jet Speed, Kevin Knight und Mike Bailey und die Patriarchy, Christian Cage und Nick Wayne. Es waren hier halt für mich viel zu viele Leute einfach um den Ring. Also du hattest für jedes Team, also außer für Kevin Knight und Mike Bailey, aber du hattest für die anderen Teams zwei Manager gehabt und FTR und Stoke am Kommentatorenpult, wo ja eh schon drei Leute saßen. Also das war ein bisschen viel. Das Match ging auch knapp 20 Minuten, also hier waren 19 Minuten, so ziemlich genau. Auch viel zu lange, also das hätte man auch in 12 abfrühstücken können, finde ich. Weil am Ende, ich meine, was war denn hier das Wichtigste? Der Engel nach dem Match. Ja, genau. Also wir können ja kurz das Match kurz halten. Hurt Syndicate haben verteidigt, also Bobby und Shelton Benjamin sind weiterhin Champs, sind dann mit MVP und MJF abgezogen und dann wollte auch die Patriarchy den Ring verlassen, aber was passierte? Nein. Also fragst du mich jetzt? Also, okay. Ja, das war eine Frage. Sorry. Na, sag. Naja, gut. Es gab halt den Kill-Switch von Nick Wayne gegen Christian Cage aus dem Nichts. Und die Patriarchy, ja, stellt sich gegen Christian Cage. Kann man auch verstehen, so wie er sie behandelt hat die letzten Monate. Also, ich weiß nicht, ist eigentlich kein Heel-Turn, so in dem Sinne ist eher ein Face-Turn, aber ja, weil Christian Cage ist nicht wirklich ein Babyface ist. Aber hey, man wollte halt unbedingt, und das ist halt das Ding im Wrestling, ne? Ey, manchmal ist Logik einfach scheißegal, weil Leute wollen einfach Nostalgie haben. Und dann kam Adam Copeland zurück, nachdem die Patriarchy, die ehemalige Patriarchy und FTR dann im Ring Christian Cage ein Concerto verpassen wollen, kommt Adam Copeland zurück. Hope is back. Und er macht seinen kompletten Entrance. Mit Laufen, hin und her laufen auf der Rampe, auf der Stage oben, dann auf der Rampe seine Pyro zeigen. Ja. Er braucht erstmal eine Minute. Währenddessen hätte Christian Cage schon seinen Kopf verlieren können. Er hat so ein bisschen das Jeff Hardy-Syndrom gehabt. Ne? Ich glaube, als er einmal bei AEW zurückkam und Matt wurde gerade im Ring fertig gemacht und er tanzt da erstmal seinen Tanz auf der Stage und sein Bruder wird da im Ring gerade rund gemacht. So ähnlich war das hier auch. Naja, er hat ihm dann am Ende doch gerettet, hat ihm wieder auf die Beine geholfen und hat ihm in die Ohren, hat ihm ins Ohr geflüstert, go find yourself. Und ist wieder gegangen. Ja, das war eine Anspielung auf die erste Promo, die sie hatten, vor anderthalb Jahren, glaube ich, jetzt schon, ne? Vor anderthalb Jahren, als Christian das statt dem Feind ein englisches Schimpfwort gesagt hat, ihr wisst alle, was ich meine. Das war eine nette Anspielung, dass sie jetzt so langsam wieder das aufbauen, dass die wieder ein Tag-Team werden. Und ja, das Problem ist halt bei Christian Cage, der war die ganze Zeit ein Heel und jetzt auch kein Heel, der irgendwie cool war und so. Also, der ist ja nicht so wie MJF, wo du merkst, okay, der ist vielleicht lustig oder der hat irgendwie sehr viel Charisma, was auch, wo man ihn, sage ich mal, wo man zumindest drüber lachen kann. Weil Christian Cage, der war ja wirklich ein Heel, den wir alle irgendwo, oder nicht alle, aber wir hassen ihn jetzt nicht, ne, logischerweise, aber der zumindest einen hasserfüllten Charakter hat. Und da frage ich mich so, wieso haben die das die letzten Monate nicht aufgebaut, dass der vielleicht ein bisschen sympathischer wird? Weil dann macht es das vielleicht jetzt einfacher. Aber also in seiner Rolle als Papa, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf, fand ich ihn eigentlich schon echt gut und habe mich unterhalten gefühlt. Aber du hast natürlich völlig recht, dieser Turn der Patriarchy gegen ihn kam jetzt so aus völlig heiterem Himmel. Das vielleicht nicht, aber ja, das ist ein Turn, aber die Frage ist jetzt auch, was machst du jetzt mit der Patriarchy? Einfach nix. Ich glaube, die werden einfach als Aufbaugegner sein für Cage und. Nein, ich meine jetzt, bleiben Kip, Nick und Mama Wayne zusammen oder schließen sie sich jetzt Stokely und FTA an, weil die ja dann auch mit eingegriffen haben? Das fände ich besser, muss ich sagen, weil Stokely kann für die beiden halt auch reden und das ist ja echt nicht schlecht. Ja. Und da könntest du so einen kleinen, also zumindest mit Nick Wayne, da könntest du so ein bisschen eine neue Fraktion generieren. Du hast mit Kip, der immer die Pins fressen kann, FTA mit einem tollen Tech-Team und Nick Wayne so der neue aufstrebende Star. Also es ist eigentlich ein nettes Stable, sage ich mal. Mal sehen, was das daraus. Also wenn sie in die Richtung gehen, vielleicht ist das ja was. Definitiv. Genau, aber Adam Copeland und Christian Cage jetzt also als Tech-Team, das ist das, was die Leute wahrscheinlich nochmal sehen wollen, ist ja okay, mein Gott. Es gibt viele Fans, die Edge und Christian gefeiert haben, logischerweise, damals vor 25 Jahren. Sollen sie ihren letzten Run haben? Macht ruhig. Ja, egal. Das war ja klar, dass wenn die beiden dann wieder auf einer Seite stehen, geht's nochmal auf die Tag-Team-Titel und dann reiten sie zusammen in den kanadischen Sonnenuntergang und ab dafür. Genau, ich denke, dieses Match wird auch, also zumindest Cope und Cage gegen FTA, ich denke, es wird auch passieren dann in Toronto. Ich glaube, die haben irgendwann im September, glaube ich, eine Toronto-Show. Da würde es ja dann passen. Da haben sie jetzt genug Zeit, um Christian Cage wieder etwas Sympathie einzuwirken hier und dass sie halt so langsam wieder zueinander finden, Cope und Cage. Weil man muss sagen, so lange haben sie ja auch nicht mehr. Sind ja beide jetzt auch schon, glaube ich, schon die 50. Also so lange ist nicht mehr. Nee, das ist richtig. Obwohl man sagen muss, dass ein Christian Cage jetzt noch ganz gut beieinander ist. Ne? Also der auch in den Matches, die er gewirkt hat, für sein Alter hat er noch ordentlich was drauf. Ja, schon. Also die wissen ja, was sie machen. Ne? Die wissen ja, wie sie sich schützen und alles. Und dass sie auch nicht zu viel machen. Dafür hat er Nick Wayne gehabt in dem Match zum Beispiel. Also das ist schon nicht so schlimm. Also das machen die schon, aber sind ja sehr, sehr smart, was das angeht. Aber ja, die haben trotzdem, ich würde mal sagen, noch ein Jahr, eineinhalb Jahre diesen Tag-Team-Run und dann war es das auch wieder. Also mehr wird da, glaube ich, nicht passieren bei AEW. Nee, definitiv nicht. Das ist jetzt die Einleitung ihres finalen Runs und dann hängen sie beide ihre Stiefel gemeinsam an den Nagel und ich sag mal, vielleicht werden sie dann Backstage irgendwelche Jobs haben, weil mit dem profunden Wrestling-Wissen wäre es ein Verbrechen für Tony Khan, die nicht weiterhin irgendwie in der Company zu behalten, um von ihrem Wissen zu profitieren. Ja, wenn er es bezahlen kann. wenn Tony Khan Geld ist bei ihm kein Problem. Ich hätte es anders ausdrücken sollen, wenn er es bezahlen will. Weil für Cope, also für Christian bezahlt es auch ein bisschen was, aber für Cope noch ein Stück mehr wahrscheinlich. Das nur für Backstage, also ich weiß ja nicht. Wir haben also keinen Titelwechsel hier gehabt. An sich gab es aber dann auch keinen Titelwechsel beim nächsten Match. Und zwar war das erste Match der drei Main Events und ich fand es so toll, wie sie das angekündigt haben, weil es hat die drei Matches nochmal viel größer wirken lassen, obwohl es jetzt hier schon, also ich glaube, 3 Stunden in der Show war oder so. vier Stunden. Also das ist schon krass. Wir hatten Tony Storm gegen Mercedes Moné. 25 Minuten Match um den AEW World Title der Frauen und das war ein überragendes Frauenmatch. Also für mich auch, ganz Also vielleicht für mich sogar das beste Frauenmatch von AEW, was ich gesehen habe. Eins der besten Matches, die ich dieses Jahr gesehen habe, muss ich auch sagen. Also das ist ganz weit oben mit dabei, auch mit dem Tag Team Match, was wir vorhin besprochen haben. Also das ist ganz knapp dahinter. Also es ist wirklich überragend gewesen. Ich sehe es genau andersrum. Bei mir ist es ganz knapp davor. Also das ist mein Match des Abends. Tony gegen Mercedes, das war genau das epische Aufeinandertreffen, das man so lange aufgebaut hat. Ja, und Mercedes hat das erste Mal es nicht geschafft, einen Titel zu gewinnen. Tony hat verteidigt, sie ist weiter AEW Women's World Champion. Und das episch einfach, episch. Ja, ist sehr, sehr cool. Man hat hier Tony, natürlich, weil Tony Storm hat so einen Charakter, die kann verlieren, die kann gewinnen, das ist eigentlich egal. Bei Mercedes ist es eigentlich auch egal, gerade bei so einem großen Match. Ich denke, das nimmt jetzt so ein bisschen den Druck bei Mercedes raus, im Sinne von, sie kann jetzt verlieren, wir wissen das, wir haben es hier gesehen. Es braucht zwar jemand Großes, der sie besiegt, aber es ist zumindest jetzt möglich. Es ist jetzt nicht so dieses, okay, sie hat wieder ein TBS-Title-Match, sie wird gewinnen. Also das ist halt vielleicht jetzt genau. Ein bisschen entspannter, sage ich mal. Vor allem, wenn dann eben Gegnerinnen kommen, wie jetzt mal wieder eine Willow oder eine Chris Statlander oder Mina Shirakawa oder, also wenn da jemand anders kommt, Effina oder so, da hat man zumindest jetzt schon die Möglichkeit zumindest zu sehen, okay, hey, hier kann was passieren, hier kann vielleicht auch mal ein Titel wechseln. Und Toni Storm hat sich ja bewiesen im Sinne davon, dass sie eben ja anscheinend hier der größte Star ist, ne, von AEW in der Frauendivision, einer der größten Stars AEW, die AEW hat. Und ja, wird jetzt wahrscheinlich beim nächsten Event bei Forbidden Door gegen Athena antreten. Sehr, sehr cooles Match. Das weiß ich nicht. Also Forbidden Door würde ich da ein bisschen ausklammern. Ich glaube eher, dass Forbidden Door eher wirklich auf dieser AEW gegen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Japan-Schiene ist, dass man da vielleicht Tony ein Match gegen den dann amtierenden Stardom World Champion gibt. Und dass man das Match mit Athena dann vielleicht eher so in Richtung Full Gear oder World's End dann schiebt, dass man da richtig schön langen Aufbau macht, weil Athena jetzt auf keinen Fall. Ja, ich will nicht vorstellen. Das Match wird jetzt so aber, heiß sein. Ja, aber ich glaube, Forbidden Door selber wird es nicht werden, weil der Event zu speziell auf AEW gegen Japan sozusagen zugeschnitten ist. Ja, eigentlich nicht mehr. Also man hat ja CMLL dabei, man hat Stardom dabei, New Japan, Ring of Honor, das war jetzt schon die letzten ein, zwei Jahre so. Also ich glaube, das wird schon so drunter verkauft werden, dass man halt Match oder Paarungen aus verschiedensten Promotions. Ich denke, es hat nicht unbedingt was mit AEW gegen Japan zu tun. Also, glaube ich eher nicht. Ich denke, es sind einfach verschiedene Ligen. Es werden auch viele von CMLL dabei sein, glaube ich. Deswegen, wird es auch ein Match geben. Also, ich denke zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, Dustin, na gut, ja, Dustin ist jetzt Champ, ne? Aber angenommen jetzt in den TNT-Teil oder auch Okada, der wird bestimmt ein Match haben gegen irgendeinen Kollegen, entweder von New Japan oder von CMLL. Also ich glaube, das wird eher passieren. Also das ist jetzt, hat jetzt nichts was mit Japan oder so zu tun, ist direkt. Ja, wegen, ich glaube, so eine Company interne Fehde, das werden sie eher nicht so bei Forbidden Door machen, weil da halt eben die Erde. Ist es ja nicht. Sag mal also, ehrlich, ist es. Aber gut, brauchen wir. Ist halt so, ich glaube nicht, dass es bei Forbidden Door passiert. Da okay, werden sie ich glaube es, da werden wir dann nochmal drüber reden. Vielleicht machen sie es auch wieder bei irgendeinem Dynamite-Special. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, Toni Storm, auf 25 Minuten hat das Ding gewonnen, nach einfach sehr, sehr vielen Moves, Big-Time-Moves, obwohl sie gar nicht so viel gemacht haben beide, aber dann gegen Ende, also vor allem als dann die Finishing Moves kamen, also vor allem Toni Storm hat, glaube ich, dreimal ihren Piledriver rausgehauen und Mercedes hat trotzdem irgendwas gefunden, was sie dazu bewegt hat, noch auszukicken und dann gab es nochmal den Kuss, den Abschiedskuss von Toni gegen Mercedes und den Piledriver vom, ich glaube, zweiten Seil oder sogar vom Top Rope, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, auf jeden Fall etwas erhöht. Und das war dann der Sieg für Tony Storm. Und ja, clean natürlich, also ein Wahnsinns-Titelmatch, die Fans sind ausgerastet, der Babyface hat gewonnen. Und allgemein bei dieser Show gab es sehr viele Babyface-Siege, sehr schöne Feel-Good-Momente und ich glaube, sowas war ja auch, also dieser Moment war auch dabei mit Tony, die hier gewonnen hat und ja, die ist so over, also es ist so krass. Wird so gefeiert. Ja, auf jeden Fall. Freut mich sehr. Also ich feiere sie auch. Früher, als sie dann noch im Match ihr Timeless-Gimmick ausgelebt hat, das war ja nicht so mein Fall, aber jetzt ist sie ja in den Matches selber ernsthaft unterwegs. Ne? Und da ist das genau die richtige Toni im Moment. Auf jeden Fall. Ja, so. Nummer 5 einer großen Match-Serie. Genau, AEW Unified Title Match. Winner takes all. Sowohl Continental Champion als auch International Champion waren hier vertreten. Da hatten Kazuchika Okada gegen Kenny Omega das 5. Match ihrer Singles-Match-Serie. Ja. Okada mit Don Callis am Start, Kenny Omega mit Kota Ibushi in ihren jeweiligen Ecken. Ja. Ging auch eine halbe Stunde das Match. Also das war damit, ich meine, das zweitkürzeste Match ihrer Series. Das einzige, was kürzer ging, war das G1-Match 2017. Ja. Das hat damals Kenny gewonnen. Diesmal hat das kürzere Match Okada gewonnen. Das G1-Climax-Match ist unentschieden. Das waren 30. Nein, das hat Kenny Omega gewonnen. Haben sie nicht auch irgendwie einen 30 Minuten Unentschieden gehabt? Ich dachte, wir hatten einen 60 Minuten Unentschieden. Achso, wieder durcheinander gebracht. Alles gut. Okay, ja. Okada gegen Kenny Omega, Match Nummer 5 ihrer Series. Ja, für mich ein wirklich sehr, sehr gutes Match. Also wirklich starkes Match. Natürlich nicht auf dem Niveau von damals. Ich glaube, wer das auch erwartet hat, realistischerweise, der wird hier enttäuscht aus dem Match rausgegangen sein. Das kann ich auch irgendwo verstehen. Es war eine lange Show. Das war dann hier noch ein relativ auch langsam geführtes Match, gerade am Anfang. Ich kann absolut verstehen, wenn vielen Leuten oder einigen Leuten das vielleicht nicht so gefallen hat. Ich fand es trotzdem ein sehr starkes Match, weil es einfach, weil diese beiden zusammen können kein schlechtes Match haben. Die Fans, die sind bei jedem Move mitgegangen, bei jedem Move. Mhm. Und ja, das zeigt einfach, was das für eine Paarung ist, was das für zwei Charaktere sind. Es sind ja irgendwo zwei Legenden jetzt schon, zwei lebende Legenden für viele Wrestling-Fans. Und die nochmal hier zu sehen bei so einer Show von über 25.000, das ist das Match, was Tony Khan booken wollte seit 5 Jahren. Also, ey, der wird ja auch zu Bett gegangen sein und gesagt haben, ey, ich hab's geschafft. Also, bei so einer Show dieses Match zu bringen. Das erste Mal in Amerika, Kenny Omega gegen Okada. Ja, 30 Minuten, vielleicht auch ein bisschen zu lang für die Sache, die man da gezeigt hat, aber das wäre für mich jetzt auch wieder Meckern auf hohem Niveau, muss ich ehrlich sagen, weil die haben so ein hohes Niveau trotzdem, obwohl sie jetzt nicht mehr so gehen können wie vor 7 Jahren. Das muss man ja auch mal überlegen, es ist 7 Jahre her, ihr letztes Match. Ne? Ihr erstes Match hatten sie im Januar 2017, das ist es ist 8,5 Jahre her. Das muss man sich mal überlegen. Und jetzt reinzugehen und zu erwarten, nach all den Verletzungen, die beide Leute auch hatten, nach all den Jahren Main Events, wo sie ihre Körper zerstört haben, da so reinzugehen und zu sagen, hey, die sollen mal so ein Match worken wie vor 7 Jahren, das wird halt nicht passieren. Nee. Man wird auch nicht jünger, ne? Ja. Main Story war, glaube ich, auch, dass Kenny fast das ganze Match über seine Diverkulitis Erkrankung, die ja jetzt auch ausgeheilt ist, sonst würde er ja auch unter Garantien nicht mehr wresteln, dass er die weiter verkauft hat. Es war ein amerikanisiertes Match. Ich glaube, wenn das jetzt wirklich so wie die in Japan die Matches ablaufen, dann hätte er die Verletzung jetzt nicht so gesellt und dann wäre es auch vielleicht eher in die Richtung der alten Matches gegangen. Es war aber so für sich auch in Ordnung. Aber man muss sagen, von den Matches, die sie bisher hatten, von den 5, war es das Schwächste. Ja, also das ist klar. Aber, also würde ich auch absolut zustimmen, aber trotzdem, Aber wir haben ja festgestellt, die beiden können ja nicht richtig schlecht, ne? Wenn die gegeneinander antreten. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das sind zwei absolute Legenden. Das geht nicht. Das wäre wie, wenn du jetzt, ganz ehrlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, 2013 oder 14 nochmal Shawn Michaels gegen Undertaker gebracht hättest. Das wäre trotzdem jetzt nicht so gut gewesen wie vielleicht noch 2009 oder 2010 oder vielleicht noch wie damals in den 90ern. Aber es wäre ein sehr ordentliches Match. Ja, es wäre ein überragendes Match gewesen, weil es einfach zwei lebende Legenden sind. Und das ist hier genauso. Also das sind einfach zwei Leute, die die letzten 10 Jahre Wrestling so geprägt haben. Und ich glaube, jeder sollte, das heißt sollte, es klingt immer so belehrend, aber ich finde schon, man kann schon hier dankbar sein, dass man das Match nochmal gesehen hat. Weil ich denke, viele Leute haben, auch dadurch, dass das jetzt schon so lange her ist, diese anderen 4 Matches, die sie hatten, vor allem die 2 großen bei Wrestle Kingdom, das erste, und ihr 4. bei Dominion 2018, haben sie vielleicht nicht gesehen. Ich denke mal, da sind ganz viele, vielleicht auch einige Zuhörer von uns, die diese Matches nicht gesehen haben, ne? Nicht mal nachgeguckt haben. Also deswegen ist es schon eine coole Sache hier, dass sie das nochmal sehen konnten, eine halbe Stunde Kenny gegen Okada, also ey, wer es nicht mag, okay, aber und wer es mag, sehr cool. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist für mich trotzdem eins der Matches, das würde ich bei jeder großen Show haben wollen, weil das überragend ist. Ja. Und am Ende müssen wir auch sagen, also ein erster AEW Unified Champion ist Okada geworden, er hat das Match gewonnen. Und das bedeutet, eigentlich muss es auch noch Match Nummer 6 geben, weil jetzt steht zwischen den beiden unentschieden. Jeder hat 2 Matches gewonnen, 1 Match ist unentschieden ausgegangen. Also da müsste es jetzt noch Nummer 6 geben, um wirklich herauszufinden, wer der Bessere ist. Ja, also das wäre zum Beispiel auch für die Toronto-Show im September möglich, für Kennys Heimat. Ne? Also nicht genau Heimat, aber ne, ja, ist ja in Kanada. Klar. Ja, eben. Also ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Vor allem, weil ja Kenny das Match an sich theoretisch gewonnen hatte, als dann aber Don Callis eingegriffen hatte. Und jetzt hat Tony Khan auch bei der Post-Match-Pressekonferenz angekündigt, dass in Zukunft aufgrund eben auch dieser Eingriffe hier die Continental-Title-Regeln, dadurch, dass ja Okada als Continental-Champ gewonnen hat, wird jetzt in Zukunft auch bei diesen Unified-Titel-Matches gelten werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Eingriffe in der Art dann jetzt nicht mehr sehen. Aber dadurch, dass es eben hier einen Eingriff gab, wird man ja nicht ohne Grund gemacht haben, dann wird ein Rematch machen zwischen den beiden nochmal. Ja, das definitiv. Also da müsste noch eins kommen, weil du kennst das nordamerikanische Wrestling, da kann es keine Fehden geben, klassischen Fehden, die irgendwie nicht einer von beiden irgendwie gewonnen hat, was die Match-Siegeranzahl geht. Naja, und ich sag mal so, wenn du die Möglichkeit hast und sich keiner verletzt von den beiden nochmal so schwer oder so, machst das Match nochmal. Also welcher Promoter macht dieses Match nicht nochmal? Wenn du die Möglichkeit das hast, machst du das. Und es wäre ja komplett dumm, wenn du sagst, nee, wir lassen das bei dem einen Match. Kompletter Schwachsinn. Naja. Genau. Gut. Ja, Okada damit neuer Unified Champion. Und dann kommen wir, ja, auch zu einem Match, was ich auf jeden Fall unter die Top 3 dieser Show, ebenso auf Ebene des Tag Team Matches, ebenso auf Ebene des Women's World Title Matches setzen würde, und zwar das Texas Death Match um den AEW World Title der Männer, und zwar, ja, man könnte sagen, die Conclusion, ne, das Ende der Klimax, wie auch immer, von dem, ja, Reign der Death Riders, des Reigns von John Moxley, und zwar Adam Page gegen John Moxley, AEW World Title Match, Texas Death, also im wahrsten Sinne des Wortes, das war krank, was die da wieder gezeigt haben. Sie haben alles reingebracht, was vorher versprochen wurde. Also das war genau das. Wir hatten direkt am Anfang Blut. Erste Aktion, Moxley wird abgefangen in Triangle von Hangman Page, und der nimmt eine Gabel und haut den einen drauf. Ja, wir sollten vielleicht bei den Entrance kurz noch anfangen, weil der Adam Page ist mit seinem alten Gimmick wieder aufgetreten, mit der alten Entrance. Genau. Das sollte man vielleicht anmerken. Und dann ging der Wahnsinn im Ring los, ja. Ja, also wenn wir endlich uns das reden, ich habe jetzt gerade gemerkt, das habe ich komplett übersprungen. Die Leute, die vielleicht schon wild jetzt getippt haben oder schon sich gefragt haben, denen es auch aufgefallen ist, der Entrance von Kenny Omega im letzten Match, um nochmal drauf zurückzukommen. Boah! Also das war wahrscheinlich auch eins der coolsten Dinge neben dem Wrestling hier bei dieser Show. Was war das denn für ein Entrance? Oh mein Gott. Also mit, klar, der Song ist vielleicht jetzt nicht für viele so cool. Ich mag auch seinen New Japan Theme Song besser oder seinen New Japan Theme Song mehr. Aber das hat da perfekt gepasst. War auch eine Live-Performance. Und dann mit diesem Feuer Omega, sag ich mal, Bogen. Das war so cool gemacht. Das war schon echt Big-Time-Feeling. Aber bei Hangman Adam Page ebenfalls eine Live-Performance. Zumindest, das wurde so, sein alter Theme wurde gepfiffen, sag ich mal. Ne? So, das war auch, und ich glaube, noch unterstützt von einem Instrument. Weiß ich nicht mehr genau, was es genau war. Vielleicht eine Gitarre, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber ja, dann kam Hangman, wie du schon sagst, zu seinem alten Song raus. Gab es auch eine Riesenreaktion natürlich darauf. Und ja, die Story musste dann eigentlich vorbei sein. Ne? Also das war ja dann klar, dass er gewinnen wird irgendwo. Also irgendwo war das so der Punkt. Man hat ja schon sehr viel gemerkt mit MJF, der gewonnen hat, mit dem Song jetzt hier, mit dem Main Event, den sie hier bekommen haben. Also das Match ging auch so lange. Es ging 36 Minuten, ey. Und das war eine absolute Schlacht. Tolles Storytelling. Also beide haben sich gegeben. Es war wirklich Texas Death. Also es gab Nagelbretter, es gab Stacheldraht, es gab Glas. Es gab Tische natürlich, Stühle. Dann gab es die Run-Ins, also von den Death Riders natürlich, dann von den Faces, dann wurden die wieder niedergeschlagen. Dann kam Danielson. Vielleicht sollten wir sagen, wer da alles reingerannt. Das war ja praktisch irgendwie so in der Art so groß aufgebaut wie Cody gegen Roman Reigns, als Cody sich den WWE Champion-Titel geholt hat. Na, da ist ja auch der halbe Roster war ja involviert irgendwie. Ja gut, kann ich jetzt nicht beurteilen, habe ich nicht gesehen, aber ja. Nein, ich meine jetzt in diesem Match. Ja schon, aber ich kann es nicht vergleichen, also weil ich es halt nicht gesehen habe. Okay, ist klar. Deswegen, ja. Aber wie gesagt, das war hier auch eben so, da wurde erst hat Ospreay, glaube ich, den Save gemacht, der wurde dann aber gekillt bei den Death Riders, waren einfach zu viele. Dann, ja, irgendwann, wie gesagt, dann kam Danielson, der hat die dann rausgenommen. Dann kam Darby Allin von ganz weit oben aus diesem Stadion runter. Das war richtig krass. Wie Sting einst früher, wie es auch Darby eigentlich schon seit Jahren macht. Kommt er da runter an so einem Karabiner, oder ja, mit einem Karabiner befestigt. Und ja. Ja, dann kamen noch die Bucks. Genau, die Young Bucks kamen. Dann sollte Marina Shafir den Koffer holen mit dem Titel, dann wollte Moxley haben, dann wurde sie aber von Prinz Nana unter dem Tisch, wo dieser Koffer lag, festgekettet. Ja. Ja. Also richtig kreativ gemacht und da wusste jeder, ah okay, jetzt kommt auch noch Swerve und direkt am Entrance kam dann auch Swerve rein mit der Kette, die Hangman ihm bei Collision, bei der letzten Collision hinterlassen hatte. Und hat Hangman, es gab den Staredown, Hangman war im Ring, Swerve außerhalb des Rings, gab den Staredown zwischen den beiden. Und Swerve, nach all dem, was passiert ist zwischen den beiden die letzten zwei Jahre, hat Swerve ihm die Kette gegeben und ja, ihn machen lassen, ihn zum Sieg verholfen am Ende. Es gab trotzdem noch immer so ein bisschen hin und her, ne? Es gab krasse Spots, also Deadeye durch den Tisch mit Stacheldraht, glaube ich, sogar, dann ja, einfach noch Moxley. Und angemerkt mit Marina Shafir durch den Tisch. Ja, Marina Shafir, stimmt, die war auch irgendwie was auch durch den Tisch geflogen, das war auch krass. Dann gab's noch dieses Nagelbrett, wo Hangman Bump, der war zumindest relativ safe draufgenommen hat, also relativ. Und dann Moxley, der einen Backbump, wie schon im letzten No-DQ-Match, glaube ich, das er hatte, darauf genommen hat, das sah auch wieder böse aus. Ja, oder Glasscherben, die im Ring verteilt sind und Mox dann einfach sagt, oh, ich will jetzt irgendwie eine Aktion von den Seilen sein und zieht erstmal Page am Bein so hinter sich durch die Glasscherben hinter sich her. Ne? Ja, also das war krass. Also die haben natürlich beide richtig geblutet, also wie man es natürlich sich vorstellen kann. Ja, absolute Empfehlung, dieses Match am Ende. Ja, für die, die es halt mögen, diese Art von Matches, ne, dann natürlich eine absolute Empfehlung. Am Ende dann, wie gesagt, die Kette wurde benutzt. Hangman, es gab, glaube ich, ein paar Mal eine Buckshot Lariat und dann hat er Moxley übers Seil geworfen und ihn quasi mit der Kette gechoked übers Seil, quasi den Hangman quasi gemacht, wenn man es so möchte, seines Namens würdig, eine würdige Aktion. Und ja, Moxley, es gab keinen Count hier in dem Fall, sondern es gab tatsächlich den Tap-Out. Es gab auch keinen, keine Ahnung, hier Referee-Stoppage, sondern es gab den Tap-Out von Moxley. Und die Reaktion dieser Fans nach 8 Stunden Show, 6 Stunden Main-Show, die Reaktion dieser Halle, als Moxley getappt haben, die wussten, dass Hangman diesen Titel gewinnt. Oh mein Gott. Also wenn dieser Event kein Erfolg war, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja, dann weißt du, da hast du trotzdem alles richtig gemacht. Am Ende. Auch wenn es für viele Wrestling-Fans wahrscheinlich so Übersättigung war und so, hey, 6 Stunden Main-Show muss nicht sein, sage ich auch, sagt glaube ich auch jeder. Aber wenn die Reaktion kommt, nach so einem Ding, nach einem über einem halben Jahr Storyline, ist einfach dann perfekt. Dann hast du es richtig gemacht. Ja, absolut. Also auch wenn viele natürlich, wie wir auch im Podcast, immer, also alle von uns, denke ich mal, über die letzten Monate, über das letzte Jahr, vieles schlecht geredet haben, auch verständlich, ne, weil es halt einfach nicht so unterhaltsam war, aber man muss halt einen Heel aufbauen, den Leute halt nicht sehen wollen oder den Leute, das heißt nicht sehen wollen, aber den Leute halt irgendwo nicht mögen. Naja, das ist ja auch Na? Sinn eines Heels, dass er gehasst ja. wird. Ne? Genau. Es ist halt nur du musst halt die feine Linie, den schmalen Grat erwischen, dass du sagst, er wird gehasst um seinetwillen, aber nicht, weil er langweilig ist. Ja, das Ding ist halt auch, du musst halt die richtigen Gegner stellen. Ne? Das hat man, denke ich, dieses Jahr gut gemacht mit Swerve. Dann hat man das Anarchy in the Arena gehabt. Man hatte, das, was mir halt nicht gefallen hat, war die Sache mit Jay White und Cope und so. Das fand ich halt nicht cool. Ja, was ist eigentlich mit Jay White, fällt mir gerade so ein. Ich habe mich neulich verletzt. Achso, ist immer noch verletzt. Ah, okay. Könnte aber bestimmt auch bald wiederkommen. Mal sehen. Ja, aber man hat zumindest dieses Jahr die richtigen Gegner für Moxley gehabt oder die richtige Storyline-Weiterführung, was man ja, oder auch mit Joe zum Beispiel, ne, weil Joe war ja auch ein Champ jetzt und hatte sein Rematch gegen Moxley bei einem Cage, also das war ja wirklich eine, ich sag mal, man hatte dieses Jahr mit Moxley einiges mehr richtig gemacht als am Anfang des Jahres oder letztes Jahr noch, fand ich, weil letztes Jahr, das war ja wirklich eine krasse, also Death-Storyline, wenn man so möchte, das war echt nicht gut. Aber das hat sich dieses Jahr echt gelohnt für diesen Moment hier und vor allem, das war ja nicht der einzige Moment, denn Hangman hat dann diesen Koffer aufgemacht und hat diesen Titel rausgeholt, diesen Titelgürtel und das hat auch nochmal mindestens genauso eine Reaktion gezogen wie der Titelgewinn, weil die Leute endlich wieder nach über einem halben Jahr diesen Titel sehen wollten und ihn jetzt eben sehen durften, also über 25.000 live vor Ort, ja, einige hunderttausend wahrscheinlich auch beim Pay-Per-View live. Also das war wirklich ein überragender Moment. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gesehen im Wrestling, war wahrscheinlich auch einer der ersten Mal, wenn überhaupt vielleicht sogar das erste Mal, dass so eine Storyline gemacht wurde mit so einem Titel, also vor allem mit einem World Title. Du meinst so mit versteckt und so? Naja, dass man ihn quasi so lange verbirgt, um ihn dann bei so einer Riesenshow, bei einem Titelwechsel dann wieder zu zeigen. Also mir, also ich kann es mir nicht vorstellen. Also mir, und ich schaue jetzt seit 35 Jahren Wrestling, ist das auch noch nie untergekommen. Also jetzt nicht, ja dafür für meine These. Richtig, also jetzt nicht in den Ligen, sagen wir mal, die jetzt so die große Aufmerksamkeit hat, die man irgendwo im Fernsehen oder im Internet sehen kann. Genau, also ja, einfach eine coole Sache am Ende. Man kann natürlich streiten über den kompletten Title Run von Moxley, dass das alles nicht so überragend war. Ja, auf jeden Fall fand ich auch nicht. Fand ich auch teilweise sehr uninteressant, vor allem Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, weil einfach nicht die richtigen Gegner da waren zur richtigen Zeit. Ich habe immer gesagt, stell Swerve dagegen, stell Ospreay dagegen, stell Hangman dagegen. Ja, mit Swerve hat man es dann gemacht, dann kam Joe, dann kam Anarchy in die Arena und jetzt eben Hangman. Und das hat man echt richtig gut gemacht die letzten Monate, das fand ich auch sehr gut und ja, zumindest das, was ich auch mitbekommen habe, ich habe halt davon nicht alles gesehen, aber zumindest das, was ich mitbekommen habe, fand ich auch sehr positiv Und ja, hat mich ja auch wieder reingebracht und auch positiv gestimmt, was hier dann jetzt eben für All-In passiert. Und das war ein sehr guter Payoff. Also ich muss ehrlich sagen, das Match mit Match-Storytelling, Aufbau, Finish und allem drum und dran, den Angles, den Leuten, die reingekommen sind mit Danielson und Darby, die ihren Return gefeiert haben, das war rundum ein perfektes Paket. Also vielleicht für jeden, nicht für jeden das Lieblingsmatch, weil es halt so eine Art von Match war, die man vielleicht nicht unbedingt sehen möchte immer, das kann ich verstehen, weil eben viel Blut, viel Waffen, ne, viel, was man, ja, wo man schon überlegt, ob man vielleicht dann doch mal wegguckt, sag ich mal, ne? aber trotzdem, für das, was man versprochen hat, für das, was die letzten Monate aufgebaut wurde, war das das perfekte Match, um das abzuschließen. Und von daher absolut gelungen für mich, perfektes Szenario, was sie hier kreiert haben. Nicht meine Lieblingsmatchart, aber trotzdem absolute 10 von 10. Ja, das ist ja genau das, was ich immer sage. Man sollte die Matches, solche Matches bringen, wenn sie zur Story passen und nicht um ihre selber willen, weißt du? So dieses Syndrom bei WWE mit den Gimmick-Pay-Per-Views, die ja jetzt dort glücklicherweise auch die meisten zumindest abgeschafft sind, also so ein Hell in a Cell Match bringen, weil es jetzt den Hell in a Cell Pay-Per-View gibt. Nee, das sind die Matches, die so eine Fehde als allerletztes, als Klimax abschließen müssen. Und das war ein perfektes Beispiel dafür, wie man so ein No-Holds-Barred-Match richtig einsetzt. Ja, absolut. Also hier hat es halt perfekt gepasst. Wir waren in Texas. Ja. Und die beiden hatten ja auch die Geschichte mit Texas Deathmatches. Also genau. Es passt, die hatten ja einige schon gehabt jeweils. Eben. Ja, und die Frage ist natürlich jetzt, wie geht's halt für die Death Riders und für Moxley weiter? Ja, das ist die große Frage. Werden wir wahrscheinlich sehen, vor allem ihr werdet sehen, hoffentlich, die nächsten Wochen. Ich wahrscheinlich eher weniger, aber ich werde es versuchen, trotzdem irgendwie über Highlights und vielleicht ein bisschen YouTube trotzdem, aber ich werde versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben, sagen wir es mal so. Obwohl ich auch sagen muss, im Urlaub will ich auch mal Urlaub haben, das ist immer so eine Sache. Will ich eigentlich mal alles liegen und stehen lassen, was hier ja, gerade so nebenbei läuft. Die Showberichte auf wrestling-infos.de und dann bist du immer perfekt informiert. Ja, das ist das eine, aber ich mag es nicht, über Wrestling zu lesen. Das ist halt so mein Ding. Ich muss das halt immer gucken. deswegen, also da kommen wir gleich nochmal zu, jetzt vielleicht gegen Ende, wenn wir gleich zum Fazit kommen und auch zu der anderen Match-Empfehlung. Ich kann nicht nur lesen, dass zum Beispiel Bandido gegen Takeshita überragend war. So. Das ist einfach, wenn ich da einen Bericht zu lese, wie cool das Match war, das juckt mich nicht. Ich muss das angucken. Ich muss sehen, was da passiert ist. Deswegen, ja, ist das wieder vielleicht so eine andere Sache? Mal schauen. Ich werde vielleicht erst in 3 Wochen wieder dabei sein. Das ist halt so der Punkt gerade. Bei mir in Sachen Urlaub und so. Vielleicht diese Woche nochmal nach der Dynamite, das kann sein. Aber dann werde ich erstmal wieder weg sein. Ja, werden wir dann sehen. Aber ja, insgesamt wirklich ein toller Event. Ich bin gespannt auf die Zukunft. Wir haben jetzt als nächstes Forbidden Door Mitte, Ende August. In London, da gab es auch schon hier einen kleinen Trailer dazu mit Will Ospreay in der O2 Arena, also auch eine relativ große Arena, sogar relativ bekannte Arena auch in London. Da ist, glaube ich, auch WWE immer mal gewesen. Ne? Ja, das ist dieser ehemalige Millennium Dome. Mhm. Wer zum Beispiel James Bond Filme guckt, das ist der dieses Gebäude am Anfang in der Opening-Szene von Die Welt ist nicht genug. Da, wo er vom Heißluftballon runterfällt. Ja, und es war zum Abschluss einmal gesagt, es war ja eigentlich auch gedacht, dass dieser Event in London im Wembley-Stadion stattfindet. Nur war Coldplay schneller. Und hat das Stadion zum eigentlichen Termin gebucht und deshalb hat man das dann jetzt in Texas gemacht. Genau, aber dafür ist es nächstes Jahr wieder in London, wahrscheinlich mit Ospreay im World Title Match, also anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil wird langsam Zeit, ne? Ja, also wenn sie es nochmal in London machen, wovon ich jetzt nicht ausgehe, dass sie das jedes Jahr machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann man auch noch nicht sagen, eben wegen dieser Terminsachen, die vielleicht andere Künstler dann haben in diese Zeit. Aber ich sage so, wie es ist, Osprey muss nächstes Jahr. Also ich habe es ja schon vor einem Jahr gesagt, dass das das Match wäre, was wir tun sollten. Jetzt zögern uns das nochmal hinaus und ich denke, es ist auch okay, aber ich denke, nächstes Jahr wird es dann der Fall sein. Ja, weil irgendwann ist mal die Zeit dazu. Ne? Nee, eben. Ja, und ich meine, der Event war auch super, war eine gute Location. Wenn es mal in London nicht klappt, kann man ja auch woanders hingehen. Und ich sag mal, selbst London hat ja auch andere große Stadien. Na, also zum Beispiel Twickenham, da ist auch fast über 80.000, glaube ich. Das ist ein Rugby-Stadion oder die Heimstätte von den Tottenham Hotspurs. Na, oder mal anderswo in Europa irgendwo in eine große Arena gehen und da sowas machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja, genau. Also ich denke, was sie auf jeden Fall in London noch machen werden, als Pay-Per-View, mal gucken, ob das funktioniert. Das war ja auch ein Traum von Tony Khan in der Heimstätte von Fulham FC, also vom Craven Cottage. Ich denke, das wird er auf jeden Fall auch noch machen. Wird wahrscheinlich jetzt kein All-In. Ich denke, es wird einfach ein Anführungszeichen kleinerer Pay-Per-View. Ja. Aber selbst wenn es All-In wird, wird er jetzt auch nicht so wild. Also warum nicht? Da kriegst du trotzdem bestimmt deine 20k auch rein. Da, oder du könntest da zum Beispiel mal ein Forbidden Door. Ja, oder so. Oder so. Na, also das, da ist ja viel möglich, also warum denn nicht? Aber zumindest sollte er die Location mal nehmen, weil an sich selber braucht er ja keine Stadionmiete zahlen. Ja, das Problem ist halt bei sag mal, der Show, bei dem Stadion, gerade wenn man es im Sommer macht, also gerade jetzt, denn jetzt geht's vielleicht, jetzt wäre es okay. Aber wenn man es halt im August macht, ist halt das Problem, dass halt da wieder Ligabetrieb ist in der Premier League. Deswegen wird es da eher schwer, das dafür zu bekommen, sage ich mal. Aber das müsste man halt dann logistisch dann und organisatorisch klären. Muss genau. Er das halt dann so machen, dass das im Sommer ist? Also normal ist ja auch Forbidden Door eher so zu dieser Zeit und All-In wäre ja etwas später im Jahr. Das ist ja dieses Jahr geswitcht worden aus bekannten Gründen, weil man in London halt mit dem das Wembley nicht bekommen hat. Aber egal, irgendwie wird er da schon was finden. Genau, also kommen wir nochmal zum Fazit von All-In. Das ist kurz ein bisschen abgeschweift, aber ist kein Problem. Fazit zu All-In. Ich fand's, es war eine sehr gelungene Show, eine sehr lange Show. Das ist vielleicht so der einzige große Negativpunkt. Trotzdem muss ich sagen, für die Länge der Show trotzdem irgendwo eine sehr gelungene und sehr, ich sage jetzt mal, befriedigende Show mit einem sehr guten Ende. Ich glaube, das hat's einfach dann auch nochmal sehr gut ausklingen lassen, obwohl es halt 6 Stunden Haupt-Main, wie auch immer man es nennen möchte, Pay-Per-View war. Ja, wie gesagt, ich hatte so ja 3 bis 4 Matches, die richtig gut waren, davon also viele auf einem Niveau. Ich sag mal, Okada Omega war vielleicht ein bisschen drunter so für mich, aber war trotzdem ein starkes Match. Und wie die 3 Matches mit Swerve und Ospreay gegen die Young Bucks, Tony und Mercedes und natürlich der Main Event mit Hangman gegen Moxley, das sind so die 3 Matches, die mir da am ehesten im Sinn oder im Kopf geblieben sind, die ich am meisten ja, gefeiert habe. Das war einfach überragend. Schreibt gerne auch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Thorsten, hast du noch Fazit zu All-In? Wie fällt jetzt dein Fazit aus? Mein Fazit ist ziemlich ähnlich deinem. Ein richtig geiler Event, aber wie immer bei AEW zu lang. Aber dadurch, dass er halt eben richtig auch am Wochenende war und nicht in der Nacht von Sonntag auf Montag, war es besser wegzuschauen, weil man halt einen ganzen freien Tag dafür zur Verfügung hatte. Stimmt allerdings. Also es war vor allem auch, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, die Show ging um 9 Uhr hier in Deutschland los, also die Main-Show, die Pre-Show um 19 Uhr, also um 19 Uhr und um 21 Uhr, so müsste ich es eher sagen. Das ist dann schon eine entspannte Zeit, um mal Wrestling aus Amerika zu gucken, weil wir das ja sonst nie haben, weil sonst geht's ja immer um 1 oder um 2 Uhr nachts los. Und sich da dann nachts hinzusetzen, Schlaf zu opfern für sowas, ist dann halt immer für mich, vor allem die letzten Jahre persönlich, war es eher schwierig und hab's eher ungern gemacht. Und dann ist es halt schwer, wie du schon sagst, wenn es dann Sonntag auf Montag ist, schafft es mal in einem normalen Berufsalltag dann 5 Stunden Showzeit anzugucken. Das funktioniert halt selten. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir die Elite Hour jetzt eher zum Wochenende hingelegt haben, damit wenn mal wieder so ein Event Montagnacht bei uns läuft, dass wir dann genug Zeit haben, uns den dann über die nächsten Tage verteilt auch anzuschauen, damit wir dann auch drüber reden können. Weil die viele von uns aus dem Elite Hour Team haben halt nicht die Möglichkeit, am Montag das sich freizunehmen, und dann da andauernd sich die AEW-Pay-Per-Views am Stück reinzuziehen, um dann gleich Montagabend drüber quatschen zu können. Ja, genau. Also das ist das eine. Ich meine, klar, einige gucken es live, ne? Einige schreiben den Bericht. Das sind ja auch zum Beispiel David hat den Bericht geschrieben diesmal. Das ist natürlich klar, aber trotzdem, er hat ja auch schon den Livestream gemacht mit Stefan zusammen. Das ist dann halt, ich meine, ihr wollt ja auch, denke ich mal, immer auch verschiedene Stimmen hören, ne? Oder es ist ja auch für die einen dann halt auch wieder, ne, eine Sache. Da ist mal jemand nicht da. Das, wie jetzt Kata zum Beispiel, die ihren wohlverdienten Urlaub hat, das ist dann eben ja einmal eine Urlaub Sache. Und Familie, ne? Kind, ja, das, klar. Das muss man auch berücksichtigen. Ne? Oder so wie Stefan, der dann halt sein Referendariat da hat und dafür auch genug vorbereiten muss, oder du mit deinem Studium. Ne? Du setzt ja jetzt auch nicht andauernd aus bei den bei der Elite Hour, weil du keine Lust mehr auf AEW hast. Du hast einfach schlichtweg nicht die Zeit dafür. Ja, also das ist halt der Punkt. Also ich habe, also sag mal so, bei mir ist halt immer das Ding, vielleicht wird jetzt ein langer Podcast eigentlich hier in der Aufnahme, aber es ist halt bei mir immer das Ding, gerade die letzten Monate, gerade im Frühjahr ist das jetzt durch meine Ausbildung, Studium ist es nicht ganz, aber es ist eine Ausbildung, mehr oder weniger. Aber es ist halt durch meine Praktikumszeit, da ist es halt einfach, ich habe da keine Zeit noch, die Shows zu gucken. Für Podcasts an sich hätte ich schon Zeit, aber ich kann halt über nichts reden, weil ich die Shows nicht gesehen habe. Ja, dann bringt das auch nichts. Na, das ist ja Quatsch, weil die 4 oder 5 Stunden in der Woche, die habe ich dann noch zusätzlich nicht, wenn ich halt die ganze Woche unterwegs bin, am Wochenende noch Fußball habe, das ist bei mir halt dann schwer. Deswegen bin ich aber froh, dass ich jetzt in der freien Zeit, ich habe jetzt natürlich durch die Ferien und auch nur, sag mal, Halbtagsarbeit, ist das halt ein bisschen entspannter und dann, ja, konnte ich jetzt die letzten Wochen dabei sein. Das hat mich auch sehr gefreut. Jetzt bin ich mal wieder, wahrscheinlich mal ein paar Wochen nicht da, aber ja, dann hoffentlich wieder etwas regelmäßiger. Werden wir dann sehen. Eine tolle Show. Also ich muss ehrlich sagen, für die Show, die ich mal wieder live gesehen habe, ich habe seit langem mal wieder ein AEW-Pay-Per-View gesehen, vor allem auch live. Und war mal wieder ein tolles Erlebnis. Also das war so mein Fazit jetzt. Tolles Erlebnis. Schaut es euch an. Vielleicht nicht alles komplett, weil das wird ein bisschen lang, ein bisschen viel. Aber schaut euch auf jeden Fall die Matches, die wir auch empfohlen haben, an. Weil ich denke, das war auch für viele, waren das so die 3, 4 besten Matches der Show. Ja, definitiv. Also da gebe ich dir völlig recht. Ich habe vielleicht eine leicht anderes Ranking, was Lieblingsmatches am Abend angeht. Aber wie gesagt, es waren nur Nuancen der Matches, in denen wir vielleicht da unterschiedlicher Meinung sind. Genau. Aber man muss sagen, für mich, um jetzt mal noch den Bogen zu spannen, noch mal ganz kurz. Ich meine, die 3 bis 4 Matches, die wir jetzt angesprochen haben, die richtig gut waren, wo wir auch verschiedene kleinere Abweichungen hatten, sage ich mal, was wir am besten fanden, waren trotzdem meiner Meinung nach, und das ist echt krass zu sagen, nicht so richtig dem gewachsen, in Anführungszeichen, das klingt so negativ, aber ich fand die halt trotzdem alle nicht so gut wie diesen verdammten Main Event von Ring of Honor. Bandido gegen Takeshita, Ring of Honor World Title Match vom Freitag. Es war auch in Texas, Ring of Honor Supercard of Honor Main Event. Ging auch, glaube ich, eine halbe Stunde. Ich kann es jetzt nochmal hier aufmachen, wenn ich es jetzt hier habe. Habe ich das hier zugemacht? Klasse. Naja. War knapp unter 30 Minuten. Also es war eine halbe Stunde, dieses Match. Das war also überragend. Die Crowd war natürlich super. Es war eine kleinere Arena. Das hat es nochmal ein bisschen besser gemacht in dem Sinne, weil man die Reaktion halt sofort gehört hat. Nicht so wie im Stadion, wo das halt ein bisschen mehr rausgeht, wo es ein bisschen verzögert ist. Das fand ich halt hier überragend. Und die beiden sind zwei der besten, wahrscheinlich knapp so 30-jährigen Wrestler, die es momentan gibt. Und das war überragend. Es gab Nearfalls ohne Ende, es gab kranke Aktionen, coole Konter. Am Ende dann, also das Finish war auch überragend, als der Raging Fire gekontert wurde. Also das war Wahnsinn. Die Crowd war so drin, die Kommentatoren, also vor allem auch Ian Riccoboni, Caprice Coleman, das war, die haben gedacht, das war das beste Match, was sie je gesehen haben. Das war, also schaut's euch an, ich kann es nur empfehlen. Das war für mich vielleicht sogar das beste Match, was ich dieses Jahr gesehen habe. Na, und das Jahr ist erst halb rum. Ja. Quasi. Na? Also bei mir war dieses Jahr bis jetzt auf Platz 1. Ich glaube, das Match mit, also Platz 1 so ungefähr war wahrscheinlich Hangman gegen Ospreay und Gabe Kidd gegen Kenny Omega. Aber das Match ist auf jeden Fall da oben mit dran. Vielleicht sogar, also ganz oben. Das war das so überragend. Das ist unfassbar. Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ja, schaut es euch an. Schaut es euch unbedingt an. Das ist noch die Empfehlung für von mir jetzt oder vielleicht auch von dir, ne? Du hast es ja auch gesehen. Ja. Aber das würde ich auf jeden Fall hier nochmal euch auf den Weg geben. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt ja alles von All In sehen wollt, schaut euch die Matches an, die ihr sehen wollt und schaut auf jeden Fall das Bandido King Takeshita Match an von Ring of Honor. Das noch als Zusatz. Ja, sind jetzt heute doch jetzt knapp, ja, Stunde 50 ungefähr im Podcast. Stunde 45. Also richtig krass. Hätte ich nicht gedacht, aber mal seit längerem mal wieder ein etwas ausgedehnterer Podcast. Ja, aber gut, das ist natürlich auch dem geschuldet. Den, ne? Ja, für den längsten Event bisher der längste, einer der längsten Podcasts. Oder ein genau. Langer Podcast, ne? Genau. Es sind keine 8 Stunden oder 6 Stunden wie die AEW-Show, aber ich hoffe, ihr kam trotzdem klar mit nur 1:45. Ich denke, ihr könnt uns verzeihen, wenn wir nicht so lang gehen, wie Tony Khan das gerne hätte von uns, aber ja, da können wir leider nichts machen. Das ja, liegt auch an unserer Zeit und so. Nee, aber Spaß beiseite. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Ja, wir hatten ja bei der letzten AEW Elite Hour hier noch ein paar Sachen gefragt. Zum Beispiel, was war so der euer Dynamite Highlight? Weil das war ja die letzte, es war ja Dynamite 300, was wir besprochen hatten. Und was war so euer Lieblings-Dynamite-Moment? Ja, da haben natürlich einige geschrieben, hier Rivera zum Beispiel. Ja, auch wie ich das fand, Winter is Coming, ne? Mit dem Debüt von Sting war ein sehr schönes Event oder sehr schöner Moment auch mit Sting. Ja, das fand er sehr cool. Gewinn von TNT-Teile von Mr. Brody Lee oder auch Private Party. Also dieser Titelgewinn, ich denke mal, das spielt, darauf spielst du an. Wenn nicht, kannst du gerne korrigieren, lieber Rivera. Ja, einzelnes Dynamite-Highlight von Michi hier war die Story von Hangman zum ersten Titelgewinn. Also so diese Geschichte, die man erzählt hat bei Dynamite von Hangmans Charakter, auch sehr cool. Und ja, also sehr, sehr schön, das einfach mal zu lesen, auch was ihr so ja, gedacht habt, was so euer Dynamite-Moment war. Ja, Seine Thorsten, hast du jetzt noch auf der Stelle ein, wo du jetzt sagst, das war ein Dynamite-Moment, an den ich mich unbedingt erinnere, was der sehr cool war? Das Erste, was mir jetzt so in den Sinn kam, war auch das Debüt von Sting. Okay. Na, also das da bin selbst ich damals etwa mit meiner norddeutschen Gemütlichkeit ist mir auch etwas die Augenbraue ins Zittern gekommen. Okay. Ja, also anscheinend nach einige, ich zähle da auch dazu und auch Rivera. Ja, also sehr, sehr cool, die das Debüt gefeiert haben damals und allgemein auch die Show. Also ich fand das, daran kann ich mich auch noch genauer erinnern. Ja. Sehr schön. Danke für eure Kommentare. Schreibt auch gerne hier wieder ja, Kommentare rein ins Forum. Wird wahrscheinlich vielleicht mit einer der meistgehörtesten Podcasts hier werden, aufgrund einfach der Show mit All In. War sehr, sehr, ja, ich sag mal, Neuigkeiten befüllt, wenn das ein Wort ist. Also mit Neuigkeiten befüllt, so könnte man es eher sagen. Dieser Event, also ja, freut mich sehr danke fürs Zuhören, freut mich sehr, dass ihr immer hier dabei seid und ja, heute auch hoffentlich, auch wenn es ein bisschen längerer Podcast war heute mal, aber auch natürlich der Show geschuldet, die ihr ja hoffentlich gesehen habt, wenn nicht, schaut es euch an, AEW All In, die 3. Ausgabe in Texas, ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich überlasse Thorsten gleich das Schlusswort. Ich sage schon mal Tschüss. Vielleicht hört ihr mich nochmal jetzt bei der nächsten Elite Hour, wenn wir jetzt über Dynamite nochmal reden. Jetzt kommenden, wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag. Das könnte sein. Ansonsten bin ich dann erstmal weg. Also wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit All In und ich sage schon mal Tschüss. Macht's gut. Ja, auch danke von mir, dass ihr es wieder so lange mit uns beiden Labertaschen ausgehalten habt. Ich möchte natürlich noch hinweisen darauf, dass es auch diese Woche wieder einen Weekly-Podcast von Andy und Chris gibt, wo die dann auf die WWE-Ereignisse vom Wochenende eingehen werden, also insbesondere wahrscheinlich auf Saturday Night's Main Event und auf den Damen, die zweite Ausgabe des Damen-Only Pay-Per-Views Evolution. Da könnt ihr drauf gespannt sein. Ja, und ansonsten All Elite.